Also ab jetzt lässt er nicht mehr so viel. Nein, wir doch nicht. Wir haben jetzt schon 4 Sekunden, guck mal. Hör auf mit deinem Gehupe da. Gott sei Dank spielen die Dosenfische auf der Zeche in Essen. Ich sehe es gerade hier. Das ist aber doch schon vor ein paar Tagen. Ja, aber jetzt haben sie sich alle so ein bisschen Kohlestaub ins Gesicht geschmiert. Da gibt es noch mehr Bilder, glaube ich. Da gibt es sogar ein Video dazu. Wow. Ja, aber sollte das mit dem Rasierapparat vielleicht mal wieder versuchen. Nee, das ist in. Das sind solche Bärte, das ist in. Warum haben denn 3 Leute Kohlestaub und einer Pommes rot-weiß? Ja, das ist halt... Ja. Und, was hat er im Mund? Senf? Oder? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, außer den beiden, die ich schon lange kenne, nicht mal, wer das ist. Du, ja klar, das ist die Besetzung von denen. Ja, aber ich das ist Dimmi? Das ist, weiß ich nicht. Ja, das ist, weiß ich nicht. Gut, dass du das viel besser weißt. Ich bin ja jetzt auch kein Fan, du. Also, natürlich. Da könntest du mich auch fragen, wie heißen die anderen 3 von Motorhead? Du hast doch die Dinger am Kühlschrank, oder nicht? Du hast doch bestimmt diese Aufkleber am Kühlschrank von den Dosenfischern, die es da gab. Das fand ich das geilste Utility, was es hier zu kaufen gab, ehrlich. Kennst du das überhaupt? Nee, also wenn im Kühlschrank, würde ich ja Magnete dran. Irgendwann war auf dem ersten Event tatsächlich, ja, Küchenschrankmagneten mit den Gesichtern von den beiden. Also ich mag die, aber also das würde ich beim Kühlschrank jetzt nicht unbedingt, weiß ich auch nicht. Das fand ich sehr, sehr befremdlich. Und die anderen beiden, ja, ich weiß, dass die Band mittlerweile größer ist, aber die sagen mir einfach nicht, ich kenne sie halt einfach nicht, weil die da schon nicht mehr gehört haben. Ach stimmt, das sind ja noch nicht alle, da gibt's ja noch einen, der macht doch ein Solo-Projekt. Stottko. Carsten, ja, aber der war schon immer. Der war schon immer dabei. Den kenne ich aber schon immer, ja. Ja, aber der gehört auch zur Band, ne? Genau. Ja, der war nie Geocacher, aber immer dabei schon. Also der war von Anfang. Ja, also nicht, ja, doch, als sie aufgetreten sind, ja, vorher noch, also angefangen hat es natürlich alleine mit dem Sandmann, ja. Und dann, glaube ich, das erste Mal, als sie nicht nur der Sandmann war, da waren die schon zu dritt, glaube ich, ne? Genau, also Carsten ist schon. Da hatten sie ihn dazu geholt, damit sie Professionalität reinkriegen, ja. Ja, ich finde es gut, wenn die das so machen. Why not? Ja, um Gottes Willen, also ich stört das ganz gewiss nicht. Ich verkannte jetzt hier nur gerade so groß diese 4 Gesichter und dachte, aha, bei der Zeche Glück auf. Ich war beim letzten Mal in Bremerhaven schon irritiert, dass manche schon sagten, ach, was soll das überhaupt mit der Band, da stört einen, kann man sich nicht unterhalten. Also da ging es gar nicht gegen die Dosenfischer, sondern da fragten sich so einige, ob überhaupt eine Live-Band bei Events sein muss. Da wusste ich jetzt auch nicht so richtig. Also ich fand es da auch zu laut tatsächlich, weil konnte sich rundherum den Wagen gar nicht mehr unterhalten. Also wir sind dann nachher auch ein Stück weiter weggegangen. Aber irgendwas musst du ja abends mal bringen, ja. Also, sonst wird's irgendwie langweilig. Also, so kuscheln und Lagerfeuer drumherum bei diesem Mega-Event ist auch ein bisschen blöd. Weiß ich nicht, war ich noch nicht. Also, ich kann sowieso mit Events mittlerweile nicht mehr so sehr viel anfangen, so konnte ich eigentlich noch nie so besonders, aber, weiß ich auch mal nicht, ob sich das noch lohnt mit den Bands. Weil der Gag auch so ein bisschen weg ist. Es gibt jetzt halt zwar da Dosenfisch, Geocaching-Lieder und, ja, schön ist. Ja. Du musst wieder ziehen, aber schon auf. Morgen ist ja ein Event, sehe ich gerade. Könnte ich ja hingehen. Echt? Welches denn? Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Was? Hört man fast automatisch etwas, wenn man bis wer waren, wäre man zu spät. Ja, tut man, aber das kann ich dir jetzt nicht alles dazu schreiben, Junge. Ihr habt immer Vorstellungen. So. Wir gehen jetzt mal bei 1000 Lives. Der will bestimmt ja wieder irgendwas, was ich eintippen soll. Leck mich, mach weiter. So. 1000 Mikes haben wir. Du hast dich verschrieben bei Leck mich. Das kann sein. Und jetzt haben wir auch, jetzt sollten wir auch 1000 Mikes haben. So, jetzt sind wir überall da. Wir haben ja keine Einspielermelodie mehr, die schneide ich ja nur noch davor. Von daher sind wir jetzt direkt auf Sendung, Kinders. Und sogar live und mit Gästen. Heute haben wir ja lange genug angekündigt. Guck mal, man hört uns auch schon. Also ich warte mal so einen Moment ab, bis mal einer schreibt, jo, man hört das. Ich würde, wenn ich so im Chat wäre, würde ich immer sagen, ich verstehe euch ganz schlecht. Ja. Und die Leute durch. Nur sie wissen ja im letzten Artikel, habe ich ja geschrieben, wenn das so ist, dann kappen wir einfach die Leitung und machen nur Konserve. Also das Risiko würde ich dann nicht mehr eingehen bei uns. Das war doch bei der letzten Live-Sendung so. War das nicht hier Miss Marple sogar, die dann gesagt hat, ich höre euch nicht und dann, aber ich bin auch unterwegs, so ein fünften Nebensatz. So ganz am Rande, ja. Das kann ich eigentlich auch nicht, weil ich habe euch gar nicht an. Ja. Stimmt. Höre etwas, sehr schön. Guck mal, alle da. Dann sagen wir herzlich willkommen unsere ganzen 4 Leute im Chat. Naja gut, ich meine, es ist ein normaler Arbeitstag. Immerhin zwischen den Tagen 15 Uhr. Gäste, habt ihr gehört, sind heute die Schlemmercacher. Oder nee, Schlemmercacher ist ja falsch, wenn wir von Geocaching sprechen, sondern Schulze und Schulze. Den Account gibt's auch. Ja. Schlimmer Catcher gibt's auch. Ja, wie viel Socken gibt's denn noch? Ja. Ich dachte so, den Account gibt's auch, den haben wir ja noch. Wie viel Pfunde hat der denn? Nicht viel. Wir haben einfach nur den Namen uns gesichert, ja. Ah, ja. Wieso, unter welchem Block der denn? Schulze und Schulze. Ja, aber ach so, schlimmer Catcher ist nur einer drauf. Ja. Ich dachte, wir wollen jetzt auf Schulze und Schulze ist nur einer drauf. Ich denke, jetzt komme ich das ganz durch. Das wäre ein bisschen wenig, ja. Ja, das denke ich doch auch. Das sind noch Statistik-Catcher. Naja, ganz, ja. Ja, ja. Die haben sämtliche Bundesländer Deutschlands vollgemacht. Du, Account sichern ist noch ein ganz gutes Thema. Ich guck mal eben. Wieso? Also das ist hier nicht die Asia-Perle, ne? Nee, wir haben heute übrigens keinerlei richtigen Plan. Ja, wie immer. Wir machen einfach nur so einen Jahresabschluss-Podcast, haben wir gedacht, weil alle anderen das ja schon nicht machen und sich verabschiedet haben und sich ihren Jahresrückblick schon gemacht haben. Machen wir das denn mal? Wobei ich immer noch mal sagen muss, ich finde es immer noch schade für jeden Podcast, der aufhört. Tatsächlich. Ich habe letztes, weißt du, haben wir uns auch noch drüber unterhalten. Was jetzt echt fehlt, ist so ein Wochenübersicht. Wie früher die Dosenfischer, wie dann halt die Südniedersachsen gemacht haben, ob mir das nun gefällt oder nicht, ist ja egal, aber sie haben thematisch die einzigen, die das richtig beackert haben, hatte ich das Gefühl. Gibt es noch einen Podcast, da habe ich auch das Gefühl, dass er noch sehr regional ist, obwohl er ja jetzt scheint, er ja jetzt ist er ja Medienpartner hier oben im Norden. Ah ja. Ja, ja, beim Stader Mega-Event. Ja, und er hat ja schon die Ankündigung gemacht, dass er einen Live-Bericht oder ein Live-Interview mit den Transalp-Jungs im nächsten Jahr auch bringen möchte. Oh Gott. Naja gut, ich meine, wenn die denn Zeit haben, die reisen jetzt von Event zu Event. Ich habe ja auch eins, ich habe gedacht, also ich finde sie ja gar nicht so schlimm und wir helfen ihnen mal. Es gibt ja das Berufsgeocacher und PEGCB, ich weiß bis heute nicht, wofür das steht, hört sich an wie die Pest irgendwie, Goes Husum. Da könnt ihr also auf ein Event gehen, das ist irgendwann im Januar. Das ist der Brüller, dieses Event. Bleib ruhig. Ja, ich fand das so schön. Ich muss mal eben gucken. Moment, Kinder, gleich geht's los. Hat die jetzt schon hat schon etwas Neues angekündigt? Ja, wann kündigt er nichts Neues an? Er hat mehr Podcasts als Finger an der Hand. Der wird bestimmt, ich schätze mal, er macht dann irgendeinen Podcast mit A, Hauptsache er steht vorne. Das ist ja das Wichtigste bei ihm. So, aber das interessiert uns jetzt auch nicht so sonderlich. Ach so, dann wollte ich es nicht aufmachen. Perfekt. Nee, ich gucke dieses komische Event mit dem drei Stutschis, mit dem PECGBKY. Ich habe das immer noch nicht begriffen, was das sein soll. Oh fuck, jetzt geht das auf der falschen Seite auf. Soll ich mal draufklicken? Nee, ich hole das eben rüber, ist kein Problem. Berufsgeocacher und PEGCB Goes Husum. Ich nenne auch die Nummer. Ich mache jetzt tatsächlich mal Werbung für die Jungs. GC6740T. Also die machen da wird ihr Film vorgeführt. Also dieser sagenhafte, wie sie zu dritt durch die Alpen laufen. Hatten sie eigentlich auch Mammuts dabei? Ja, zufälligerweise hatten sie da was. Weil die haben erst 5 Attents und das musste jetzt ein bisschen Gas geben. Das fand ich süß. Also eingestellt wurde das schon irgendwie Anfang Dezember. Es passiert am 24.01. und satte 5 Attents gibt schon. Also wenn ihr noch Platz haben wollt, haltet euch ran. Am 2.12. ist es eingestellt worden. Also man merkt, das wird förmlich, das implodiert so überlaufen wird das. Wobei ich attente ja auch nicht. Ich erscheine einfach. Ja, aber ich mal sehen, wie viel dann nachher da attended locken werden. Ich werde es auf Watch behalten. Der Eintritt beläuft sich hierbei auf 3 €. Warum das eigentlich so da rein darf? Ist das nicht schon kommerziell wieder? Nee, das steht da oben Event ausgeschlossen. Ist ja okay. Das ist okay. Ja nur im Anschluss optional. Unbedingt passend mitbringen. Naja, 15 €. Dazu kommt noch ein entsprechender Teil der Saalmiete. Je mehr Personen sich den Film anschauen, desto weniger bezahlt man am Ende. Das ist ein bisschen doof. Also wenn du dann der Einzige bist, der sich diesen Film anschaut, dann hast du ein Problem. Ich glaube, bis jetzt haben wir schon 2 dazu geschrieben, dass sie auch den Film gucken wollen. Also man sieht, wenn, müsst ihr euch ranhalten. Es ist förmlich am Explodieren. Na gut, was wird die Saalmiete kosten? Ja. Husum wird es billig sein wahrscheinlich, oder? Ja. Durch 2. Ja, weiß ich nicht, 20 Euro. Ich weiß, also was mich interessieren würde, wann der Tag kommt, an dem sie merken, dass sie wohl mit diesem Lauf, den schon 50 Millionen Menschen vor ihnen gemacht haben und auch nochmal 100.000 nach ihnen, wohl nicht punkten werden und auch kein Geld bekommen werden. Aber in Essen kann man ihn auch nochmal angucken, den Film. Ja. Da wird er vermutlich eh nicht gut ausgebucht. Ich kann mich noch entsinnen. Also das war muss man so, sich nicht an der Saalmiete beteiligen. Richtig, da ist schon dabei, dem ich meine. Es war dieses Podcast Beta 80 rum, also dieses Als er sagte, wie kann man denn einen Cache nur machen, der mehr als einen Tag dauert? Das kann doch nur Angeberei sein. Ja, ich gebe dir recht. Ganz nicht anders sagen. Naja, gut, man lernt ja dazu. Ne? Entschuldigung, ja dazu. Ich wollte ja kein Boulevard mehr machen, aber so manche Sachen kann ich mir auch einfach nicht verkneifen. Die sind einfach so schön. Wenn sich Menschen wichtig nehmen und dann, wie war das, vor dem kommt der Fall und so? Nee, nach dem kommt der Fall. Also irgendwas bewahrheitet sich doch immer wieder mal. Ich glaube, das ist so ein bisschen so abgekupfert. Es gibt ja genügend Leute, die mit einem Kanu einfach mal durch Neuseeland da oben rumfahren auf einem Bein durch den Urwald hüpfen und die machen dann so Dia-Vorträge. Mhm. Genau. Und die sind ja durchaus besucht und dafür kann man ja auch eintreten. Ja. Das sind ja auch manchmal ganz tolle Aufnahmen, die man dann sieht. Und ich denke, da haben wir versucht, dies jetzt mal mit Geocaching zu verbinden. Ja, genau. Aber möglichst die Kosten ein bisschen geringer zu halten. Ja, das hat der Garmin hat ja nichts bezahlt, haben sie gesagt. Wäre ja alles selbst bezahlt. Ja, und jetzt versuchen sie es noch ein bisschen reinzubekommen. Ja. Ich meine, Fotos kosten ja heute auch, ne? Man sieht, also dieses Event ist ein schönes Zeichen dafür, wie rund das läuft. Also es geht mir gar nicht darum, dass ich denen das nicht gönnen würde. Wenn sie damit Geld verdienen können, sollen sie auch tun, das sei ihnen doch gegönnt. Ich finde es nur schön, wenn es im Geocachen nicht klappt. Egal mit was die Leute versuchen, es wird kein Geld verdient. Das finde ich so schön. Das ist der Kommerz fest einfach keinen Fuß im Cachen. Das ist. Miss Marple sagt es sehr deutlich. Ja, gut, jetzt hauen wir sie nicht in Fall. Aber ja. Am 30. Januar auch in Lingen-Ems, ja, die tingeln durch ganz Deutschland. Ja. Also, hätten sie das lieber nur an einem Ort gemacht, hätten sie vielleicht 10 Leute zusammengekriegt. Statt. Das sind jetzt aber auch irgendwie so die. Nicht so die Main-Orte, oder? So Lingen-Ems, Husum. Lingen-Ems. Naja, gut, und Husum, was willst du machen? Die Fischquote wurde erhöht, das heißt, sind mehr Fischer draußen am Wasser, kommen die auch nicht mehr. Also wenn sie bei uns ins Nachbardorf kommen, dann bin ich auch da. Gucken wir jetzt auch an. Ich, wie gesagt, teile mich aber nicht an der Seilmiete. Ich ärgere mich immer noch, dass ich den Film über Nothing But Stones, den hätte ich viel mehr vermarkten müssen. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist er auch abgegriffen. Aber ich will ja nochmal hier den Wilseder Berg hier mit seinen 78 Metern besteigen nächstes Jahr. Da könnten wir ja was von machen. Ja. Du, ich habe doch jetzt hier diesen Berg- und Tal-Wandercache gemacht. Dein Periskopfilm, ja. Nee, weil, ja, genau. 30 Sekunden hat auch ähnliche Qualität wie der. Aber der Darsteller sieht besser aus, ne? Oh, Tag später in Osnabrück. Wie machen die das denn? Machen die das mittlerweile beruflich oder was? Ja, was glaubst du, warum Berufsgeocacher, warum da Berufs davor steht? Ach, deswegen ist das so dünn geworden, wenn du davon leben musst. Na gut, haben wir genug gelästert. Wir haben immerhin mal Werbung für das Event gemacht. Also geht da ruhig hin, da gibt's einen Film zu. Ne? Mhm. Also kann ich eigentlich nur empfehlen. Ja, stimmt, da gibt's mal. Nee. Aber ich nehme ja kein. Schon wieder aus dem Tief. Er hat meinen Nothing But Stones Film gefunden, aber da nehme ich ja kein Geld für, ist ja mein Fehler. Ich hätte den vermarkten müssen. Jetzt ist er draußen. Jörg, lass uns das große aufziehen, so mit T-Shirts. Ja, irgendwie. Wichtig, Nothing But Stones. Ja. Wenn du es nicht schaffst, bist du zu schwach oder irgend so was. Ja. Und vor allem möchte ich aber in jedem zweiten Bild eine Garmin-Flagge reinhalten, die ich natürlich nicht bezahlt bekomme. Nee, das geht ja nicht. Garmin hat der da schon. Da musst du schon jemand anders nehmen. Ja, fuck, dann nehme ich hier, wie heißen die anderen? Nee, die sind auch sein Premium-Partner. Aber wir sind auch mal zu spät dran. Wir sind keine Medienpartner, wir sind keine Sponsoren. Ich weiß auch nicht. Wir nehmen so ein Fitbit-Armband. Da lassen wir uns sponsern. Ganz neu. Ja, das können wir gut Das ist noch keiner drauf gekommen. Bis jetzt. Genau, da wird es den nächsten hier geben, nichts tun. Nein, ich meine, wir müssen Sponsor werden. Ich dachte da sonst Hamburg mega. Guck mal, Miss Marple sagt auch, wichtig für eine Doku ist das Selfie-Stick. Das Deppenzepter. Das Deppenzepter, genau. Nee, ich glaube, wir werden Hauptsponsor vom Hamburg mega. Wir bezahlen das aber komplett. Alles, was da stattfindet, bezahlen wir. Das können wir groß ankündigen. Und dann setzen wir uns jeder so eine GoPro auf unseren Helm und dann führen wir, wie wir da hinfahren, wie wir da rumgehen. Wie kein Mensch dachte, wie wir da gehen. Vielleicht sollten wir mal so ein Mega machen. Ich habe schon mal überlegt, das könnte man tatsächlich mal in Angriff nehmen. Oh, da haben wir zu viele Hater. Das macht doch nichts. Aber ja, wenn Schiss, du auf dem Hamburger Domparkplatz, da kann nichts abbrennen, da ist alles an Infrastruktur vorhanden, da kannst du nichts verkehrt machen. Da passen locker ein paar tausend Leute rauf, das ist alles kein Thema. Und die Stadt muss man mit ins Boot nehmen, so schwierig kann das gar nicht sein. Ja, bei Hamburg stelle ich mir schon schwierig vor. Wir sollten irgendwie Lingen-Ems machen oder so. Husum. Husum. Wir sind sehr interessiert an solchen Dingen. Wir hängen uns einfach an den Film ran. Dann haben wir schon mal fünf Intents. Da gibt's doch so, wo ist das denn? Das ist immer bei Iron Man oder so. Wo dann immer am Ende des Films dann nochmal so ein Teaser für den nächsten kommt. Ja. Dann lassen wir das erst alles durchlaufen, wer da alles mitgemacht hat und wer da Werbepartner war. Und am Ende sitzen wir dann drin. Demnächst. Stimmt, kommen wir ja zum Zuge, ja. Nee, wir haben dieses Jahr... jetzt dieses, Traveling Jack Moin zu mir. Ich dieses, bin doch gerade hier dieses Jahr live im Podcast. Haben wir echt versagt, muss ich sagen. So, was haben wir denn mal auf dem Zettel überhaupt? Ja, wir müssen jetzt erstmal über die Karten reden. Das ist wichtig. Nee, ich hab endlich mal erfolgreich gebettelt. Wir haben jetzt 40 Bewertungen bei iTunes seit heute oder gestern. Ah. Ich weiß nicht, wer es war, aber... Traveling Jack benötigt den Link zum Chat. Oh, was kann der gar nichts? Ich frage mich gerade, wo der ist. Auf unserer Homepage ist der doch, oder? Der hat so einen schönen, nimm das mal mit auf, lieber Interceptor, muss ich mal den Chat sagen. Der Traveling Jack hat wirklich einen schönen, umfangreichen Kommentar geschrieben. Da hat man mal, wenn man mal 3 Tage Zeit hat, kann man den lesen. Verlinkt den auch mal, der hängt an der letzten Ankündigung. Wieso soll er einfach auf Podcast Keller gehen? Da ist ein Link auf den Chat. Nein, der kann nix. Ist es so schön, hier so leicht Kommentar. Ich kopiere gerade. Also, wie gesagt, das hat man immer den Kommentar mit auf, wenn es geht, den Link. Das hat er heute kommentiert unter der Ankündigung für diesen Podcast. Echt ein umfangreicher, langen Text. Und wie schön. Immer gut. Er hört nichts mehr. Ja, hier steht auch, nö, eigentlich sagt hier alles, es läuft. Tja, dann liegt's am Hörer. Einmal kurz Füße waschen, dann geht's wieder. Ja, so, lieber Chat, Link. Sind wir noch da? So, jetzt hört er wieder. Ah, die hat nur kurz aussetzt. Okay. Einmal kurz die Füße, passt. Karten haben wir wieder bekommen. Diesmal von Familie Seibel, nachdem ich jetzt auch weiß, wer das ist. Und von Tintenklecks, die auf dem Bahnsteig wohnen. Ja. Aber das hat sie dann später korrigiert. Denkt immer dran, wenn ihr uns Karten schickt, erstmal schickt überhaupt Karten, und zwar weiterhin jede Menge. Und Koordinaten drauf. Oder er macht das wie Zucker. Ja, das geht auch, nämlich mit reichlich, wie heißen die richtig? Haloren? Halorenkugeln heißen die richtig, oder? Haloren. Nein, wir haben uns auch informiert, Haloren. Haloren? Tatsächlich. Nicht Haloren. Ja. Nee, Haloren. Das wäre jetzt auch intuitiv das gewesen, wie ich es ausgesprochen hätte, aber ja, es heißt tatsächlich Haloren. Also auf jeden Fall sind es lecker Schokokugeln, die könnt ihr immer jederzeit schicken, egal wie die aber heißen. Aber ich muss jetzt erstmal die Brezeln aufmachen, weil Andi W. ist da. Welche Brezel? Ja, die hat gemeint, ich soll ihr die mitbringen, aber ich habe gesagt, ich esse die selber. Diese da. Ja, dann muss sie selber vorbeikommen. Dann kriegt sie auch was zu essen. Also da kann man drüber sprechen. Leid, ich muss mal kurz rascheln. Also extra für Andi W. Snyders of Hannover. Ich werde sie jetzt öffnen. Die übrigens nicht aus Hannover kommen. Werden die Hallorenkugeln übrigens. Ja, die machen wir auch noch nicht. Aus Halle kommen. Aus Halle? Ne, Halle, glaube ich. Ja, aus Halle. Halle. Ist da eine Spezialität? Ja. Ja, ja. Echt? Da gibt es extra einen Werksverkauf. Ich weiß nicht mal, was. Werksverkauf und sowas gibt's da. Echt? Was nach was schmecken die? Unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ist so eine mit Schokolade überzogene kleine Praline und da ist dann alles Mögliche drin. Aha. Also die Originalen, ich habe irgendwie so eine Originalmischung, die schmeckte mir nie so. Muss ich nachher auch nochmal probieren. Und dann gibt's aber alles, ich weiß gar nicht, ich sehe es gar nicht. Was hast du? Es gibt hier Eierlikör. Ja. Und Schokorum. Okay. Schokorum und die anderen? Das sind die Original. Genau. Ach, da gibt's eine ganze Fabrik. Jetzt lese ich das gerade im Chat. Ja. Sahne-Kakao. Da gibt's auch noch Latte Macchiato und alles lecker. Nee, wir waren nicht bei dir. Das Scepter, wir haben das zugeschickt bekommen. Und dafür sind wir auch sehr dankbar. Und was gibt's da noch? Da gab's noch 2 Tüten. Was war's, die Haloren? Da waren's noch ein paar Brezeln. Was war's noch? Ah, ich glaube Macadamia-Nüsse. Ah, genau. Sagte Heike noch. Mein Gott, das ist ja teuer. Ich sagte, ja, der Junge ist auch reich. Ich habe natürlich gleich die Koordinaten gecheckt. Der hat ganz viel Solar und so auf dem Dach. Also, das siehst du mal. Der hat Kohle. Cool, weiß ich, mit wem ich mich kurz schließe. Ja, zu wem man nett sein muss. Wir haben dieses Jahr 19, ach nee, das war dann die 20. 20 Postkarten. Postkarten. 20 Postkarten bekommen. Guter Anfang, also reichlich weiter, wenn es geht. Ich freue mich immer noch über jede Karte, die da so kommt. Vielleicht sollten wir auch mal Postkarten schreiben. Nee. Ich bin da viel zu faul zu. Wozu habe ich denn Hörer? Wir machen schon Podcasts. Also Stempel so, einfach die, nur so. Die sollen auch was für, ja, das ist schon gestempelte Postkarte. Das hört sich sehr klug an. Schon lange gefunden, alles klar. Ja, ist er ja auch da. Jetzt bist du da, du hast ein Event rausgesucht. Ich hole mir in der Zeit jetzt mal so eine Mandelecke. Genau. Wie eine Mandelecke. Du willst auch eine, ich kann deine mitbringen. Es gibt auch Mandelecken hier. Alter, 8000 Kalorien, das Blech. Ja, genau. Also, ich binde jetzt einfach mal unsere Gäste ein. Wart ihr doch schon mal auf einem Event im Ausland? Bind sie an. Nein, nicht an. Nach den Themen, die wir letztes Mal auf Twitter... Ob wir schon mal auf einem Event im Ausland, waren. Ja, durchaus. Ist das... Wo denn, ja? In Großbritannien. In der Schweiz. Und in der Schweiz. In Österreich. Österreich, ja. Also nicht nur Megas, sondern auch normale Events. Auch. Okay, und? sind die dann ein bisschen, sind die genauso wie in Deutschland? Sind die besser? Hat es euch mehr Spaß gemacht? Nee, also die Groß-Events in UK unterscheiden sich schon grundsätzlich von denen in Deutschland. Mhm. Erzähl mal, warum. Wie? Ja, das ist einfach alles viel netter. Komplett anders. Also hier in Deutschland ist es halt alles sehr strategisch durchorganisiert, sehr straff mit Programmen und allem drum und dran. Jetzt in UK, das letzte, bei dem wir waren, war das UK Mega in Schottland. Ne? Mhm. Das war auf einer Trabrennbahn, da war einfach vormittags in dem größeren Raum, in dem Saal waren Stände, ganz normal wie bei uns eben sonst auch. Es gab eine Review-Sprechstunde, man hat sich da getroffen, es gab Lab-Caches und nachmittags war das Event aus. Okay. Ja, also das ist alles sehr... Genau, man trifft sich nicht auf dem Event so sehr, sondern man geht viel cachen auch drum rum. Die cachen eben viel, die treffen sich dort einmal, kommen dahin, loggen sich ein und dann gehen die cachen. Das merke ich aber hier auch immer mehr. Also wenn du möchtest bei einem Mega oder sonst nicht einen Cache neben der Location liegen haben. Hast du ein Problem? Ja, oder du machst es so wie in Bremerhaven mit diesen Bondage für Gäste. Und UK-Events kosten prinzipiell keinen Eintritt. Das muss man auch klar dazu sagen. Die haben ein anderes Sponsoring-System. Die sammeln vorher schon Geld. Und gerade bei diesem UK-Mega ist es so, dass das Event des... welches sammelt für welches? Ich glaube, Essex hatte jetzt schon für Wales gesammelt. Ne? Mhm, also genau. Es ist so, dass das Event des dieses Jahr war in Essex. Und die gucken schon, dass sie Gelder reinkriegen für das nächste UK-Mega, das ja dann in Wales stattfinden wird und übergeben da dann auch schon wieder Geld. Sammeln bei den Teilnehmern oder wie? Oder bei ich glaube auch über Sponsoring und... Ja. Die fliegen danach nicht zur nächsten Blockparty. Nee, das Geld, das übrig bleibt, nehmen die einfach fürs nächste Event, damit es wieder quasi Startfinanzierung ist. Das ist tatsächlich wirklich dafür wiederverwendet. Ein völlig anderer Ansatz als hier, ja. Finde ich ziemlich gut. Ne? Mhm. Willst du auch so ein bisschen vernetzen unterschiedlich? Genau, also diese UK Mega sowieso, das ist ja eine Serie, die eben unterschiedlich stattfindet. Mhm. Wie gesagt, nächstes Jahr in Wales und das Jahr drauf in Devon, ne? In Südengland. Und das ist so eine Serie, unterschiedliche Orga-Teams, aber die dann doch sehr gut zusammenarbeiten. Okay. Mhm. Ja, du warst ja schon mal in Istanbul auf so einem Event. Jörg. Drei Leute. Deutscher Veranstalter, war ein Türke bei. Also ich wollte jetzt einfach mal hinaus auf das Malle Evento 2016. Der GC-Code ist GC63JJ3. JJR. Nee, JJR tatsächlich. Findet in Paguera statt am 15.04. im April. Es gibt wieder Paella. Und das könnte noch ein paar Teilnehmer vertragen, weil irgendwie... April auf Malle? Ja, ich frage mich, ich fliege vor allem im April nach Malle, um lauter deutsche Cacher zu treffen. Nee, aber wenn ich da wäre, würde ich das schon mal durchaus machen. Ich habe mich immer gefragt, ich reise so viel, aber vor Ort sind meistens nie Events. Außer einmal, das war bei euch in der Gegend da unten. Da bin ich dann auch hingegangen. Das fand ich wesentlich angenehmer, weil du ja dann praktisch auch wirklich Gast bist. Ja, du hast ja niemanden, den du da kennst. Du musst dann also aktiv mit denen reden. Und? Ja, aber trotzdem, manchmal kommst du aber auch gar nicht mehr rein. Ich weiß jetzt nicht, wie es da bei euch unten ist, aber ich habe hier schon mal festgestellt, wenn ich jetzt auf Events gehe mittlerweile, da sind schon so feste Gruppen irgendwie. Es ist ganz schön gar nicht so einfach, da hinzugehen und sich mal dazu zu stellen. Da wirst du doch komisch angeguckt. Ja, das ist aber hier in London immer so. Da habe ich es schon nicht mal am Tisch geschafft. Da sitzt da am Tisch für 10 Personen, müsst ihr euch vorstellen. Mhm. 3 Leute sitzen da und unterhalten sich. Wir kommen an, können wir uns hier hinsetzen. Nö, ist besetzt. Das ging uns okay. Auch schon mal auf. Kann natürlich sein, ja. Die anderen kamen dann irgendwie eine Stunde später und haben sich dann auch mit denen unterhalten und denkst, Hättest du vorher duschen sollen, ne? Ja. Nee, das Problem hatten wir auch schon mal auf einem Stammtisch. Also wir sind viel unterwegs und auch in Deutschland auf vielen Events unterwegs, aber einmal hatten wir dieses Problem auch. Fanden wir auch sehr seltsam. Dass wir an den Newbie-Tisch gesetzt wurden. Ja, wir wurden dann an den Newbie-Tisch gesetzt. Da saßen wir dann mit anderen Newbies, weil wir an die anderen Tische nicht sitzen durften. Nichts. Obwohl da bestimmt nur 6 oder 8 Plätze frei waren. Ja. Aber wahrscheinlich war am Newbie-Tisch richtig Spaß. Ja, also wir hatten echt Spaß. Dann war dann schon nett, aber fanden wir trotzdem seltsam. Da dürfte ich auch kein Reviewer sein. Ich würde das dann nutzen. Ja. Die soll noch mal Cash einreichen. Deswegen wissen wir auch keiner. Das war nicht unsere Region. Geh schon am Ende raus, dass du das war euer letztes Event, Jungs. Du kannst du so streuen im Reviewer-Forum. Boah, mal den ganz genau da. Ist alles, mal, guck mal genau hin. Also ich gehe auf jeden Fall nicht mehr zu Events wegen dem Event. Sondern ich bin entweder da Früher gab es hier in der Nähe 3 Millionen Events und ich bin da hingerannt. Es hat geregnet, ich bin hingerannt. Ich hatte wenig Zeit, ich bin hingerannt. Heutzutage, weiß ich nicht, man wird ruhiger, finde ich. Nee. Also ich, du, ja. Aber nicht man. Guck dir mal, ich habe das viel mehr letzten nämlich auf hier. Mein Lieblingsmichbeschimpfer, der Pfaffe, der es in meinem Kopf kriegt, der hängt hier auf jedem Event rum, dass ich schnell genug auf die Bäume komme. Keine Ahnung, was er da wieder mit vorhat, aber ne? Da gibt es auch noch so andere, die auch auf jedem Event wirklich sind. Es gab ja auch mal Leute, die waren auf dem Event, damit andere Leute nicht auf das Event kommen. Ja, es gibt schon merkwürdig. Deswegen dieses Event-Geschichte ist für mich, hat mit dem Geocachen auch immer noch wenig zu tun, weil es ist alles so, dass das ist die soziale Seite, die man eigentlich nicht braucht, wenn man cachen geht. Also die kann man schon vielen sehr wichtig. Ja, ich meine auch nicht, ich meine jetzt nicht mit, dass die sich völlig unwichtig, aber wenn ich nur cachen will oder wenn ich Cacher bin, dann ist Event eigentlich was völlig anderes. Das hat nichts miteinander unbedingt zu tun. Da gehe ich mit anderen Leuten zusammen, ja, aber es gibt genug Cacher wie ich auch, die gerne allein losgehen. Die wirst du nie auf dem Event sehen, weil sie sich immer wieder fragen, was soll ich da eigentlich? Aber es gibt schon viele, die sich gerade auf Events dann wieder für Cache-Touren verabreden. Ja, das sind aber auch die meisten, die ich nach 2, 3 Jahren nichts mehr von lese, weil die dann nicht mehr was finden. Das funktioniert bei uns im Süden schon seit Jahren so. Also hier ist viele, die triffst du am Anfang auf jedem Event und so nach einem Jahr merkst du, dass sie dann wohl auch, dann geht diese Lust am Hobby oft verloren. Ja. Also ich finde sowieso, die Fluktuation ist relativ hoch geworden. Also es sind auch ein paar Alte, die bleiben, aber es sind wenige. Also viele verschwinden auch ganz schnell wieder. Weil sie dann nach einem Jahr halt merken, okay, das Hobby ist eigentlich immer das Gleiche. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch so das Gefühl, auf den Events selber, seitdem diese Challenge da hochgekommen sind, Eventpunkte, gab es unzählige Leute, die Events gepublished haben und unzählige Leute, die an jedem Event dran teilgenommen haben. Ja, haben wir hier ja auch so einen Spezialisten, der irgendwie 200 Stück schaffen wollte in einem Jahr oder so. Macht irgendeinen Sinn haben. Für mich bin ich froh, dass ich den nicht treffe. Ja, die sind auch ganz kurz auf so einem Event. Ja, so, hallo, genau, und wieder weg. Genau. Andererseits bin ich auch manchmal auch sehr kurz auf so einem Event, weil ich einfach sehe, boah, vielleicht bringt mir das nichts. Ja, andererseits wundere ich mich oft, also wenn ich gerade so Events habe, in der Queue, ne, so nachts um 2 auf dem Parkplatz, wo ich dann auch denke, ja, ich schalte das Ding jetzt mal frei. Und ich gucke dann nach ein paar Tagen rein, da haben dann 10 Leute echt Spaß gehabt, wo ich dann denke, ja gut, okay, dann war's genau richtig. Und naja, das muss man aber relativieren. Also da sind 10 Leute gewesen, die behaupten, sie hätten Spaß gehabt. Also ja, aber vielleicht ist das denen ihre Art von Zeitvertreib. Nee, ich weiß das deswegen, weil mein Geschäftsführer Deutschland hier ist auch Cacher. Der hat dann auch irgendwie nach 2, 3 Jahren mal gedacht, Mensch, gucke ich mir auch mal so ein Event an, ist da hingegangen. Hat gesagt, ja, das ist so Verarschung, oder hier passiert gar nichts. Die saßen alle, sagte, brummten sich so an, wie das so in Norddeutschland halt ist. Und dann sind die wieder alle gegangen. Er sagt, und dann guckt er nächsten Tag in die Logs und da steht, oh, geil, und so tolle Gespräche. Und er sagt, er war da eine gute Stunde und er weiß nicht, wer da mit wem gut gesprochen haben will, aber er hat keinen gesehen. Also ja, vielleicht liegt es an deinem Chef. Nee, glaube ich nicht. Der ist überhaupt nicht der Typ dafür. Der ganz im Gegenteil. Das ist wirklich ein sehr offener Mensch. Also ist mir aber auch selbst oft schon so, als ich echt auf Events komme und so dachte, Mann, in Berlin war ich auch mal auf so einem Stammtisch, das ist lange her, da kann ich das sagen, ohne einen zu beleidigen, wo ich auch so saß und dachte, ich wollte mit denen so schräg gegenüber, denn ich saß so zwischen 5 Leuten, die den ganzen Abend nichts gesagt haben, wo ich immer dachte, was wollt ihr denn auf ein Event? Ich habe mir nachher da woanders hingesetzt, weil es mir echt, also du kriegst es immer so, ja, gibt's hier gute Cash? Ja. Ja, okay, einige. Ein bisschen wenig dann, ja. Und als ich weg war, war das nicht anders. Also es lag nicht an mir. Ich denke uns auch immer, naja gut, vielleicht bin ich jetzt einfach nicht der Kompatible oder so. Ja, vielleicht sind manche einfach nicht so mitteilungsbedürftig, aber sind gerne in Gesellschaft. Das kann ja auch sein. Ja, aber da wird es echt skurril, oder? Vielleicht war es auch der falsche Parkplatz. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn du nachts auf dem Autobahnparkplatz bist, da kannst du auch Spaß haben. Ja, das... die Loks klangen durchweg harmlos, muss ich sagen. Ja, also wenn ich so lese, ich meine, gut, manche immer so, da gibt es einen leichten Punkt abzugreifen oder DT-Wertungen sind manchmal so real, sehe ich auch so. War aber alles in meinen Augen erst so. Ich finde, das ist nicht mehr so. Also man muss sich ja mal die Leute angucken, die da hingehen und diesen Punkt abgreifen. Wenn ich deren Statistik gucke, sehe ich ja, dass es denen nicht um den Punkt geht, weil die sind, ja, jenseits von Gut und Böse, die sind irgendwo im tiefsten Mittelfeld. Ach gut, dass ein Tablet so einen Energiesparmodus hat. Ich hoffe, er kappt mir jetzt nicht gleich wieder alle Leitungen dabei. Ja, nee, scheinbar nicht. Ja, aber andererseits muss ich sagen, man liest ja schon in den Social Media viel Shitstorm dann über Events. Tun ja aber eigentlich keinem weh, ne? Also ich sehe schon eine ganze Liste an Events und wo ich dann denke, naja, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt hingehen, aber ich kann dir sagen, wenn die Leute sich irgendwo treffen wollen, ist es doch gut und schön. stört mich. Ja, aber was nerven kann, doch, weil das in der Stadt, das kommt immer mit dem Pocket Query rein. Ich muss es wieder aktiv aussortieren. Das ist der Teil, der mir auf den Keks geht. Ich muss mir jedes Event angucken, ob es mich für mich lohnt, dahin zu gehen. Das ist nicht schlimm. Wenn es aber so wie in Hamburg jetzt irgendwie gibt, wir machen jetzt die Eventserie 15 Events zum Currywurstmeister, jeden Tag eine halbe Stunde, dann kann einem das schon auf den Sack gehen, wenn man die jedes Mal aussortieren muss, wenn man mal gucken will, ob man da Lust hat, auf ein Event zu gehen, weil das ist kein Event für mich. Ja, da guckst du doch nicht jeden Tag, oder? Nee, einmal die Woche und dann sind die natürlich gesammelt da drin. Das ist jetzt doch aber machbar, oder? Ja, ich sag ja auch nicht, dass das unbedingt weg muss. Ich frage mich nur, warum reicht man so einen Scheiß dann als Event ein? Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn es dafür keinen Punkt gäbe, hätten wir ganz, ganz viele Events schon mal nicht. Also gerade immer so, wenn ich immer höre, fängt 14 Uhr an, endet 14.30 Uhr, dann ist es ja genau diese Spanne, die das sein muss. Wenn ich das schon lese, dann weiß ich, der Owner hat überhaupt keinen Bock auf so ein Event. Ja, ich komme hier mit dem Zug an, will mal die Hamburger Geocacher kennenlernen und ich bin von 14 bis 14.30 Uhr am Bahnhof. Ja, was willst du da kennenlernen? Also was ich mich gerade mal frage, ist, weil das ja gerade im Chat steht, auf dem Süderelbe-Stammtisch zwischen so arroganten Silberrücken zu sitzen gekommen, dass ich nach 30 Minuten wieder gegangen bin. Mama Butterballfische, wer sollen das sein? Da sind doch gar keine Silberrücken so richtig bei hier. Hier das ist bei mir vor der Tür hier, das Treffen. Deswegen. In Süderelbe gibt es nur einen Silberrücken und der spricht gerade hier links neben mir. Der geht da nicht hin. Also. Und nicht, weil ich was gegen die hätte, sondern weil, weiß ich nicht, ich weiß mal nicht. Also ein Event ab und zu gehe ich ja nochmal mit Heike dann auch hin, wenn sich's irgendwie anbietet. Im Stammtisch weiß ich so gar nichts mit anzufangen. Was soll ich da? Also. Aber ich habe eine ganz coole Frage an euch. Mhm. Wenn ich jetzt so ein, jetzt mal weg von der Currywurst, sondern so ein schönes Restaurant mir raussuche und da ein tolles Essen machen, Essen konsumieren möchte, und da möchte ich ein Event draus machen. Wäre natürlich die Teilnehmerzahl extrem beschränkt, weil vielleicht nur 20 Leute daran teilnehmen können. Müsste mir jetzt noch was einfallen lassen, warum das ein Geocaching-Event ist, aber fällt mir sicherlich was ein. Okay. Ja, steht eine Dose auf dem Tisch. Würde das durchkommen? Ja, solange die Leute, die kommen, keinen Verzehrzwang haben, also solange die nicht an diesem teuren Essen unbedingt teilnehmen müssen, sondern einfach auch auf ein Getränk kommen können, ja. Okay, daran würde es scheitern, ne? Ja. Weil ich stelle mir so, ich bin so auf so vielen Events und das Essen ist, ich sag mal so, low bis mittel. Also so richtig gut gegessen habe ich auf so einem Event nicht, logischerweise. Da musst du in den Süden kommen. Also wenn wir Events machen, gucken wir schon vorher die Location an, weil Schlemmercacher haben natürlich auch einen gewissen Qualitätsanspruch. Deswegen. Ja. Wir haben ja jetzt unser 10-jähriges Jubiläum vom Stuttgarter Stammtisch und da haben wir dann schon eine Location rausgesucht mit gutem Essen. Das geht schon. Das ist mit Punkt oder ohne bei euch? War mit Punkt. Okay. Mhm. Guck mal, du siehst ja, es werden auch Spoilerfotos von Finals gezeigt, die man gar nicht sehen will. Das finde ich auch mal klasse, ja. Ja, aber das ist ja, da werden ein paar Koordinaten ausgetauscht und sonst wüsste ich jetzt auf dem Stammtisch auch nicht, was soll ich denn jede Woche, oder einmal im Monat ist der, glaube ich, hier der Süderelbe-Stammtisch. Ich wüsste gar nicht, was ich monatlich mit denen erzählen soll. Also gar nicht bös gemeint oder so, sondern einfach, ich hätte nichts zu sagen. Stelle ich auch an mir fest, dass ich oft nichts zu sagen habe, aber es ist so, wenn ich... Wir 3 Stunden reden, ja. Wenn wir kurz vor unserer Dein-Mutter-Tour sind, dann machen wir da halt praktisch schon mal so ein bisschen Tourenplanung und so. Das machen viele, bequatschen wir das halt. Oder wenn du sagst, hey, guck mal, da war ich schon ewig nicht mehr, ich müsste mich vielleicht auch mal ein bisschen wieder zeigen lassen, mal ein bisschen so Input, was gibt's Neues, das ist ja ganz witzig. Aber wenn du wirklich so regelmäßig auf Events bist, dann wirst du einsilbig. Ja, kann ich nicht beurteilen, dafür das bin ich wahrlich nicht. Also. Weil du kriegst auch nichts Neues, ja? Also wenn ich jetzt hier in Hamburg, ich übrigens habe diesen Nachtcache gemacht, können wir auch noch drüber reden, jetzt auf ein Event gegangen wäre, dann würde mir auf jeden Fall dieser Nachtcache empfohlen worden sein. Welcher denn? Dieser John Kramer. Und John Kramer, ich weiß gar nicht. John Kramer, glaube ich. Ja. Und ich glaube, der ist aus Freitag der 13. oder sowas. Nee, der ist aus Saw. Oder so, also. Aber ich weiß nicht, ob der... Ja gut, egal. Den kennt aber in Hamburg, glaube ich, jeder. Genau, fast. Und hätte ich jetzt auf jedem Event, würde mir die an dieses Ohr getragen, dann musst du unbedingt machen. Ja, das ist ja nun auch super toll. Ich muss ja auf dem Event, will ich eigentlich nicht drüber reden, was ich unbedingt machen möchte, sondern vielleicht, weiß nicht. Fandest du den Gott gut? Mir habe ich den Eindruck, dass Stammtische bei uns völlig anders ablaufen als bei euch. Das kann durchaus sein. Das kann aber auch sein, dass wir zu fast keinem gehen und meiner ist 2 Jahre her, sie mal da war. Also, okay, das und da wurde dann auch irgendwie Pizza mit anfassen, gemacht, irgendwelche Spielchen. Dann gehe ich sowieso dann schon nach Hause, weil das geht, da kann ich gar nicht drauf ab. Also der ist hier monatlich. Ich glaube, hauptsächlich macht den der Owner des Hamburg Mega. Ja, ich weiß, ich habe. Und der findet sogar statt. Also freigeschaltet. Und sind auch noch zwei, drei andere, die das machen. Und da ist, glaube ich, auch die Teilnehmerschaft relativ stabil. Mhm. Ich weiß nicht, ich gucke da vielleicht einmal im Vierteljahr rein, wie viele Leute sich dann so angemeldet haben, weil ich es auch mal spannend finde, wie sich das so entwickelt. Mhm. Und wir scheinen hier eine recht feste Community miteinander zu haben. Also die, ich zähle mich da jetzt nicht zu, weil ich da nicht hingehe, aber das scheinen noch die gleichen Leute zu sein, die scheinen auch ihren Spaß zu haben. Also das scheint richtig gut zu sein, kann ich nicht anders sagen. So, jetzt bei uns geht immer eine Liste rum, jeder seine Empfehlung des Monats abgibt und Tipps. Ja, aber was auf so einem Event, was willst du so bereden? Also der Grundgedanke ist ja, Leute ranzuführen, auch ans Geocaching, wenn sie Probleme haben, mal zu sagen, hier so und so peilt man, das ist ein PQ, das ist ja so. Jetzt, ja, so ist der Grundgedanke, ist ja, sich auszutauschen über Geocachen. Dein Grundgedanke. Ja, Groundspeak hat das mal so, formuliert. Jetzt bist du aber mit vielen, die schon ewig dabei sind. Über was willst du reden, wenn du selber sagst, ich möchte eigentlich nichts über Geocaches hören? Also nicht, den musst du machen und den musst du machen und den musst du machen und diese Mystery-Koordinaten brauche ich auch nicht. Dann wird es bei vielen schon. Ja, schwierig. Schwierig. Ja, aber teilweise kennt man sich schon so lange, dass es Stammtische gab, bei denen wir uns überhaupt nicht über Geocaching unterhalten. Das sind die besten. Völlig andere genau, Dinge. Wo man sich mit den Leuten eben spricht, was sie sonst so treiben und so. Genau. Das passt gibt's denn noch ein Leben neben dem Geocaching? Und nee. Doch. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie eingeladen hierzu. Ja. Nee, also finde ich aber auch schwierig. Also vor allen Dingen dieses Miteinander reden ist ja genauso schwierig. Du hast dann ja... Also wenn du jetzt nicht Stammtisch, ja, aber wenn du jetzt auf ein normales Event gehst, hast du ja irgendwie 30 verschiedene Erlebnishorizonte. So wie, beste Beispiel war wirklich dieser John Kramer, wo mir alle erzählt, ich habe gedacht, du Scheiße, was kommt da auf uns zu? Da sind wir ja die ganze Nacht unterwegs. Ich glaube, irgendwie im Listing oder irgendwo stand auch was von 3-4 Stunden. Boah, und wir haben schon gedacht, ob das so unser ist, ey. Und dann fahren wir dahin. Ein toller Nachtcash, nicht annähernd das, was man uns erzählt hat. Also wenn man das gelesen hat, hat man gedacht, da kommt sowas zu wie früher Ostroschno in Schwerin oder so ein richtiger Knallhammer. Nein, das war ein stabiler Nachtcash, für den wir 1,5 Stunden gebraucht haben. Knackige Stationen durchaus, aber wenn du eine Weile dabei bist, dann sind die Stationen eher so normal. Witzig, gut, absolut überdurchschnittlich, aber eben wirklich, nicht... Hat wirklich auch ganz gut umgesetzt. Ja, der Cash, ich fand den fantastisch, aber eigentlich war dann die Beschreibung hätte gepasst auf diesen Hamburger Dobanski. So haben die mir den beschrieben und dann komme ich da hin und finde den eigentlich ja für mich optimal, nämlich 1,5 Stunden, wir haben Spaß gehabt, geile Stationen, aber alles schön lösbar, toll umgesetzt. Also wie für mich, ich habe sofort einen Favoritenpunkt vergeben, ohne jedes Wenn und Aber. Aber was völlig anderes, nehmt auf jeden Fall Gummistiefel mit. Ich sag schon zu Heikel, sehen wir die Warthose brauchen. Mit Wanderschuhen sind wir den abgelaufen. Ja, es gab ein paar Pfützen auf dem Weg. Also, oh bitte. Ey. Bei uns war es ziemlich schlammig. Aber ja, aber du brauchst doch nicht ernsthaft. Also über den Untergrund hätte vor 5 Jahren im Log keiner auch nur eine Erwähnung abgelassen, weil es einfach normal ist. Nachtcash im Winter, da ist wohl mit Feuchtigkeit und Dunkelheit zu rechnen, ja. Also ich fand ihn, er macht vieles richtig. Ich fand ihn sehr angenehm von der Länge. Ja. Und von den Stationen, also... jetzt kann ich schlecht spoilern. Bei uns funktionierten nicht alle, aber. Bei uns funktionierten alle. Der Laser auch? Ja. Und die Station, die nach dem Laser kommt, die ist ja auch schön, finde ich mal ganz. Ja, ich habe so. Kennt man schon. Ich habe das Ding aber gehabt und die hält nicht lange. Ja, das. Die Kette oben geht irgendwann. Das kenne ich. Ich habe die auf der Arbeit stehen gehabt. Ich fand die sehr, sehr gut gegen Diebstahl gesichert. Ja, ja. der Soundverhaltenproblem, ne? Das war. Und es war nervig bei der einen mit diesem Blinklicht. Das muss man immer so überlegen, was darf man sagen, ja, was darf man nicht. Ja, klar. Weil du dich ja darauf konzentrieren musstest und ständig die Autos vorbeifuhren. Das war echt nervig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also die Audioqualität, oh, das ist schlimm. Ja, man musste 3-4 Mal hinhören. Ja, das ist ein Nachtcash. Mein Gott, also sorry Jungs, aber das ist also, ich kam mir so vor, was waren da alles nur, also sorry, ich sag's mal so, Weicheier oder wie ich's oder was? Also den Schlamm hätte ich ehrlich gesagt in den Loks nicht mal erwähnt. Ja, das war matschig, aber so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Also das war mir alles so aufgeblasen. Wie gesagt, und das ist die Angst, die ich auch bei so Stammtischen hätte. Man verklärt das ja auch so im Nachhinein dann. Und da wird dann plötzlich aus dem ganz normalen Cash wieder, oh, da dies und wir mussten und oh, wie wir beide hier im Podcast, weil Männer erzählen vom Krieg. Naja. Weißt du, keine Ahnung davon, aber groß Rumrum. Ich habe jetzt übrigens dem Chat mal ein bisschen Zeit gegeben zu sagen, was sie so auf Events machen. Coins discovern, Listen abschreiben, Bullenherde treffen, Gimpf machen. Also so richtig kommt da jetzt auch nichts mehr. Bullenherde will einer treffen? Ja. Ist er eben böse, weil er den Cache wieder nicht geschafft hat. Wenn du eine Schrotflinte hast, seine Nachtcaches sind ja immer, genau, die schaffen wir ja nicht, weil er pflegt die auch so schlecht. Also mir ging es ähnlich, aber ich war sehr gut, ich war eigentlich positiv überrascht nach diesem Nachtcache, dass er nur so, dass er so kurz war. Ich glaube, 2 Stunden haben wir gebraucht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Du bist nicht so kaputt. Ja, das ging aber in den Logs auch schon wieder los. Jeder braucht ja wieder 2 Minuten kürzer als der vorige, wo ich auch schon so sage. Team Spike mir sagte als Gag schon zu mir, egal wie lange wir brauchen, wir schreiben 62 Minuten. Dann sind wir Erste. Das war echt so wieder, wo du in den Logs immer denkst, oh Jungs, fällt euch wirklich nichts Besseres ein. Das ist schon wieder diese Schwanzvergleiche, dass ihr schneller wart als die vor euch. Das ist doch völlig egal. Wir haben das Glück gehabt, wir hatten halt alles erfahrene Leute dabei und jede Station kannte schon einer. Die eine schwierige, die du vorhin meintest, mit der Musik, die war für mich halt Pillepalle, weil ich das Ding ein halbes Jahr auf der Arbeit stehen hatte. Die schwierige mit der Musik jetzt? Ja, wo du sagst, das störte die Musik so ein bisschen. Die gegen Diebstahl so gut gesichert war. Ach, die? Ah, nee, das war okay. Ja, das ging bei mir, das hatte ich in 2 Minuten, weil ich es einfach in- und auswendig kannte, das Gerät. Ich wusste genau, wie man es bedienen muss. Oder? Die schwierigste fand ich die vor dem Final, wo das an diesem Bauzaun ist. Wo der, wenn du 20 Uhr anfängst, ist die Straße stark befahren und musst dich ja wirklich konzentrieren. Ja. Und da konntest du aber auch nichts verstehen. Kann man da was zu sagen? Nee, genauer kann man es nicht sagen. Nee. Aber unser Gästen können wir es ja erzählen. Aber hier draußen okay, geht's nicht zu hören. Können auch die Final Koordinaten geben. Mach den Cache. Wir können einfach sagen, den kam, hast du davon die Dings irgendwie? Was? Die GC-Nummer? Jetzt guck mal, Interceptor. Interceptor ist ja wieder da. Da muss ich mich mal dran gewöhnen, dass er schneller ist, als wir das ausgesprochen haben. Eigentlich muss ich mir dann nicht merken, über was wir reden. Das ist super toll. Geht, das tun wir sonst nicht. Nach 5 Minuten habe ich das wieder alles vergessen. GC5R055. Ist das überhaupt richtig? Ja. GC5R055 auf den Spuren von John Kramer. Echt absolut empfehlenswert. Und realistisch gesehen zwischen 2 und 4 Stunden. Also je nachdem, wie erfahren man ist. Da sei jetzt mal so ein bisschen fußkrank wie Bullenherde, der brauchte 75 Minuten. Ja, der war aber zwischenzeitlich nochmal kurz kacken. Ich habe auch nur 1,5 Stunden gesagt, damit er ein gutes Gefühl hat. Du kennst ihn ja alles. Ja. Er braucht ein bisschen Zuspruch. Ich frage mich gerade, Interceptor, wie weit ist es denn jetzt von uns zu dir? Von Hamburg, da wo du wohnst? Ja, wir haben tatsächlich echt auf dem Zettel, wir müssen es ja mal sagen, in Evernote stehen, wenn wir beide mal zufällig da bei ihm in der Nähe sind, dass wir ihn dann mal besuchen. Genau. Ja. Mit Hallorenkugeln bewerfen. Ja. Ja. Fotografieren. Außerdem müsste ich mal den Merseburg? Halle bei den Kugeln. Da hätten wir fast mal eine Wohnung gekauft. 2 Stunden, ne, sind das. Warte mal kurz. Nee, Halle ist weiter. Halle ist das Höhe ist Leipzig. Das ist 4 Stunden, glaube ich. Nee. Naja, wenn man fliegt und den direkten Weg nimmt, dann also Luftlinie. Also da ich jetzt nach Dresden gefahren bin, in 4 Stunden bist du in Dresden. 4 Stunden 15. Guck mal, Bullner gibt uns auch recht. Er sagt auch, das ist ein toller Cash, aber eben nicht so, wie er verkauft. So sehe ich das auch. Naja. Ja, ich muss sowieso mal sagen, wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir haben da 12 Leute im Chat. Ich frage mich, wie die alle, müsst ihr alle nicht arbeiten, faules Pack? Das ist doch jetzt die Zeit, wo man seinen Urlaub abbaut. Ja, aber ich möchte alleine Urlaub haben. Ich finde es schön, das ist, wenn alle Gäste da sind. Ja, die dürfen ja, die kommen ja, die sind ja jährlich zum Silvester-Event gebucht, die gehören zum Inventar. Wer ist denn alles am Mikro? Ja, Schulze und Schulze. Ja. Und Jörg? Ja, und ich. Das trifft's. Und ich ist gut. Wenn du noch lange darauf klopfst, dann muss ich dir, also mach dir 2 Jahre Podcast mit mir und prügelt immer noch auf dem Sofa lehne rum. Es ist so angenehm hier. Ja, am Chef sitze. Schubbert da an sich rum. Ne? Was haben wir denn noch Schönes? Weiß ich nicht. Ach doch, guck mal, zu dem Berufsgeocacher-Event fand ich so schön. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht, aber auf Twitter fand ich das, ich fand diesen Satz so schön. Ich meine Facebook, Klon, Kotze, Fotos auf Twitter, Printmedien, Events, Vorträge. Es ging darum, dass die omnipräsent sind im Moment. Aber ich fand dieses Bezeichnung Clown-Kotze-Fotos so schön. Hast du das mal gehört? Habe ich noch nicht gehört, aber ich finde gar nicht, dass die omnipräsent sind, weil ich kriege gar nichts mit davon. Ich habe das auch nur auf Twitter gesehen und einer war etwas geladen deswegen. Ich dachte, hö. Und dann habe ich mal so geguckt, doch, die sind irgendwie überall im Moment vertreten mit ihrem Film GC Transalp. Ja, der muss ja jetzt die Kosten wieder einsparen. Ich weiß ja, was kostet das denn? Die sind doch nur gegangen. Weiß ich nicht. Irgendwas wird das kosten. Klobenutzung wird das auch mir wohl nicht gekostet haben, oder? Also ich krieg das zum Glück nicht so mit. 380 Kilometer hier, Junge. Das ist Hamburg, weit. Mehr so, ja, 2 Stunden. Ist das in der Nähe von Erfurt? Ich meine, für mich ist das alles Osten, aber ist das in der Nähe von Erfurt oder ist das weit weg? Warum denn in Erfurt? Das nein, bei Halle Saale. Erfurt ist am Arsch der Welt. Das ist nochmal 100, Erfurt 200 Kilometer weiter. Ja, weil wir in Erfurt fahren wir ja jetzt hin. Wir haben uns tatsächlich auf dieses Mega-Event angemeldet. Mhm. Okay. Also ich sag noch zu Heike, nee, guck mal, das ist in Erfurt, es war mega Event, aber was will ich da denn? Mhm. Und schon musste ich uns anmelden. Heike interessiert sich einen Scheiß für das Event, aber ich möchte Erfurt kenne sehen. Also ja, Erfurt ich ist werde wohl alleine über das Event laufen. Erfurt, nee, wieso? Ich gehe da auch nicht rüber. Wir gehen da, wir fahren da nur hin, weil der Kika sitzt. Und ansonsten, ja. Mhm. Nein, nein, aber ich werde über das Event laufen, aber Heike wird nicht dabei sein, das weiß ich jetzt schon. Die guckt sich die Stadt an. Ja, das auch sehen sie. Ja, das wird bei uns genauso sein. Ach so. Ich gebe dir den Stift mit, du trägst mich ein und ich ja, bin dann in der Stadt. Ja, das mache ich auch ohne, da, dafür brauchst du ja nicht kommen. Habe ich ja auch gesagt, Hannibal ist auch über die Alpen und ohne Tantiemen. Hat der auch ein Garmin-T-Shirt angehabt? Hannibal? Aber die Elefanten waren gesponsert. Ich wusste aber nicht, welches von den drei der Elefant ist. Der mit dem längsten Rüssel. Ach, ja, ja, dann keiner, also okay. Dann habe ich noch so ein Werbecache. Ne? Ab wann ist denn Werbecache nicht erlaubt? Wenn wir jetzt schon mal einen Reviewer hier haben. Also? Ab wann ist es denn Werbecache? Also, es sollen keine Markennamen zum Beispiel im Listing stehen. Oder ja, aber pass auf, jetzt ist das ein Cache, der heißt Wuff. Der ist auf dem Gelände und dann ist da so ein dreieckiges Werbeschild für Hundefutter und du musst von unten praktisch in dieses Werbeschild klettern. Also mal abgesehen davon, was jeder sieht auf diesem bekackten Parkplatz mitten im Industriegebiet, wo richtig was los ist. Mhm. Also ich habe noch keinen bescheidenen Cache gesehen. Ist es die Frage, ist das dann eigentlich nicht auch schon Werbecache? Wie sieht denn das Listing aus? Ja, nicht viel. Also steht nichts. Die Firmenbezeichnung steht nicht drin. Nee, ne? Nö. Na gut, der Herausgeber heißt Futterhaus. Ja. Hat exakt einen Cache gelegt und keinen gefunden. Jetzt lass uns mal gemeinsam raten, auf welchem Parkplatz das wohl ist. Ja. Fressnapf. Ja, genau. Dann aber die Frage ist das dann auch ein Werbecache? Ich meine, ich werde da ernsthaft nur auf dieses Gelände gelockt, um da was zu kaufen. Punkt. Das ist ja, also, aber du musst ja nicht in den Laden rein, oder? Nee, aber du musst auf den Parkplatz. Ja, ja, aber das ist doch... Naja. Ich fand's voll unangenehm. Unangenehm vielleicht, weil es schlecht platziert wird, aber das setzt, du wirst da ja nur was kaufen, wenn du ein Tier hast. Ansonsten geht die Werbung ja komplett an dir vorbei. Doch. Und du weißt ja Geocache und neben jeden Geocache. Ich weiß auch nicht mehr, ob was im Cache lag. Ich muss es gestehen. Nee, aber das der Witzige ist, der Mensch ist der nennt sich übrigens Futterhaus Buchholz. Ja? Der Name. Guck mal. Oh ja, Futterhaus Buchholz. Mhm. Das ist ja nicht so. Der Mensch ist ja ein Herdentier, ne? Und kaum hatte ich geschrieben, ich finde Werbung scheiße oder so, ich nicht gecached, schrieben das alle. Du musst dich hinlegen. Du musst dich hinlegen? Ja, du musst, ja, musst du, sonst kommst du ja nicht richtig ran. Oder machst ihn kaputt. Das kannst du dir aussuchen. Guck mal, die Logs zeigen auch, dass so dass der sehr bedingt gut angenommen wird. Ja, aber jetzt mal der Reviewer konnte nichts erkennen, praktisch. Nee, aber wenn man den jetzt melden würde, was ich jetzt auch nicht gemacht habe, also wie ist denn das? Ist das dann Werbung? Oder da müsste man wirklich Fotos dazu auch sehen, wie ist das geschickt ausgenutzt? Guck mal, hat sich sogar einer meiner Aussage angeschlossen. Das ist auch immer schön. Dann logge ich jetzt auch mal schnell. Ich kann mich deiner Aussage anschließen. Ich fand's echt schwierig, also weil es ist einfach. Also du hast wirklich, da ist der Parkplatz, da stehen die ganzen Autos. Ja. Am Rande vom Parkplatz ist so ein typisches Werbeschild, das so wie so eine Pyramide aussieht. Mhm. Und jetzt musst du dich praktisch auf den Rasen legen mit dem Rücken und dann dieses Schild mit dem Kopf so ein bisschen schieben und dann hochgreifen. Ja gut, aber das gibt's ja auch wie im Supermarktparkplatz, oder? Und die ganzen McDonalds und sonst was Parkplätze sind alles nur Parkplätze von irgendwelchen Firmen. Also schwierig, ich würde sagen. Ich würde es nicht einschätzen als Werbecache. Es ist für mich ähnlich wie wenn du für ein normales Restaurant einen Cache legst und dir erhoffst, dadurch mehr Laufkundschaft zu bekommen. Auch, ja, aber es verpflichtet sich ja zu nichts. Genau. Nee, ich habe jetzt auch nicht irgendwie NA gelockt oder irgendwie rumgepuppt, weil mein Gott, wenn sie es machen wollen, sollen sie es auch machen. Ich stehe vor Ort und kann mich entscheiden, ob ich es mache, was mich natürlich nervt. Es heißt immer so schön, du musst ihn ja nicht machen. Ja, stimmt, aber ich bin jetzt gerade 20 Kilometer hingefahren wegen dem Scheiß-Cache, um dann festzustellen, super, du musst dich hier mitten auf dem Parkplatz vor allen Leuten zum Affen machen oder kriegst du ihn nicht. Da bist du umsonst die 20 Kilometer gefahren. Wegen dem einen Cache? Wegen drei Stück. Der war unter Parkplatz. Da fahre ich zum nächsten. Kein Parkplatz, nirgends. Muss es also an der Straße stehen. Das ging zwar, das war auch erlaubt, aber das war schon nicht angenehm. Vor den zwei Wohnzimmerfenstern des Hauses. Und der Typ guckt schon, was ich mache. Und dann am Baum angebamselt der Cache, den habe ich da auch hängen lassen. Ja, mein Sohn, ich habe dann auch gelockt, dass ich den nicht gemacht habe, weil ich dieses Gespanner nicht mag. Ich würde dann immer winken. Kriegte ich von ihm noch eine Nachricht, ja, mein Sohn, der findet so toll, wenn sich alle über seine Gashes freuen, deswegen habe ich jetzt einen für ihn gelegt, bla. Nein, ihr habt da einen hingelegt, um die Leute zu begaffen und nichts anderes macht ihr da. Das ist einfach ein Haufen Scheiß, diese Spanner-Gashes. Also ich finde die, der Einzige, der dann natürlich wieder anderer Meinung war, war dann ne, wieder der geistlose Pfaffe, der dann da rumpöbelte, aber dem ging es, glaube ich, darum, mehr mich zu beleidigen, als dass er es ernsthaft so meinte. Das ist auch so ein Kindergeburtstagszauberer, oder? Was habt ihr miteinander? Der gar nicht. Ich hab aus dem Nichts kommt ich, der. Ja, ich habe dem nie was getan. Er hat dann ja auch sofort seinen Lock da wieder korrigiert bei so einem anderen Cash. Ach, da ging es ums Naturschutzgebiet. Als dann der Nächste, ich glaube, jetzt geht er nämlich auch langsam anderen Cashern schon auf den Sack, die gar nichts mit zu tun haben, der auch drüber lockte. Ja. Schreibt mal Tipprechnung, wird mit Doppel-P geschrieben, auch ich kann deflektieren oder was sie geschrieben hat. Also da kriegte er dann schon so einen Seitenhieb von anderer Seite noch. Jörg, jetzt gib ihm endlich deine Autogrammkarte, dann ist ruhig. Ja. Das sind so Stalker, das sind so Fans, ja. Die kommen hinterher. Also eine Frage nochmal, wie ist das mit Naturschutzgebieten? Kann man die eigentlich grundsätzlich oder überhaupt so bestimmte Zonen, kann man die einzeln rausnehmen lassen bei Groundspeak? Die sind markiert. Also wenn ein Cache im Naturschutzgebiet mal gelegt ist, kriegen wir praktisch die Anzeige, dass der ist. Wie aber kriegt man die da rein, diese Liste? Das Problem ist ja folgendes. Wir haben hier einen Cache gehabt im Heukenlock. Das ist eine echt tolle Gegend. Das Problem ist, dass es ein Feuchtgebiet ist und das ist richtig feucht. Das heißt, wenn da wirklich falsch gesucht wird, sieht das in 5 Minuten aus, wie wirklich, als wenn da ein Panzer durchgerollt ist. Also das ist einfach ein Gebiet, da passt kein Cache rein. Das habe ich dann auch so gelockt. Auch sachlich tatsächlich. Wie gesagt, der einzige Pöbel, der war wieder der Pfaffe. Und ach ja, Futterhaus hat den Cache selbst gefunden. Das ist ja eine reife Leistung, dass sie das geschafft hat. Und da hing dieser Cache, also du musstest wirklich gute 500 Meter rein, dieses Naturschutzgebiet, auf dem Weg, den du aber gehen durftest. Genau. Es war aber sehr matschig. Und dann hat er den, der ist so ein Baum, der ist 1,50 hoch und oben in der Krone hat er den einfach so reingelegt. Jetzt hat er dem ganzen T2,5. Das sahst du dem kleinen Bäumchen dann auch an, weil natürlich die ersten gleich wieder dachten, 2,5, da muss ich bestimmt ein bisschen auf den Baum hochkrabbeln. Mhm. Ich habe versehentlich Klettern geschrieben, da wurde ich dann vom Pfaffen gleich wieder zurechtgewiesen, dass Klettern ja T5 ist. Aber offensichtlich haben auch bei 2,5 schon einige gedacht, man muss klettern. Der Baum sah nämlich deutlich so aus. Dann, als der Dritte oder so dann schon auch schrieb, Mensch, das ist scheiße da, hat er den jetzt dicht gemacht. Du kannst aber jetzt schon darauf wetten, dass da im halben Jahr spätestens der nächste liegt. Wenn man jetzt nur dieses Gebiet sperren will, ich kann mich natürlich an die Stadt Hamburg wenden, aber da habe ich echt Schiss, weil wenn ich denen das sage und sage, hört mal, könnt ihr mal euch an Groundspeak wenden, macht mal dieses kleine Stück Heukenlock dicht, dann sitzt da vielleicht einer und sagt, ach warum, wir machen einfach ganz Hamburg dicht. Ja gut, wenn es ein normales Naturschutzgebiet ist, kriegen wir das schon angezeigt und in Naturschutzgebieten ist es eben so, dass man direkt am Weg Caches legen darf. Ja, sehen wir jetzt aber erstmal am Rechner nicht. Wenn das Ding dann wirklich glücklich platziert ist in einem Baum, ist es ganz klar eigentlich Aufgabe der Community, in den Logs zu sagen, geht so nicht. Denn ihr seid vor Ort. Ihr könnt beurteilen, ob das wirklich Sinn macht oder nicht. Und ja, aber das ist an der Stelle genau das Problem. Es ist direkt am Weg, du musst den Weg nicht verlassen. Ja. Aber es ist wie immer, steht sogar bei, der Weg darf nicht verlassen, wir sind Naturschutzgebiet. Hm. Ich war da. Rund um den Baum, alles platt getrampelt, 3 bis 4 Meter rein in den Wald, weil der Cache einfach weg war, auch alles platt getrampelt. Und dann, glaubt man nicht, dass der Owner, ich habe gedacht, Mensch, geil, endlich mal einer, der es einsieht. Nein, der hat das dann mit der Begründung nicht gemacht, dass den Cache ja wohl irgendein übertriebener Naturliebhaber weggenommen hätte und er jetzt nicht da noch einlegen will. Ja. Aber das ist ja doch sehr schön, was für einen Stammtisch. Den mal auf dem Stammtisch zu treffen, den Menschen, mit dem da zu reden. Weil die gehen doch nicht auf den Stammtisch. Aber das war ja wirklich so. Bei diesem Cache, da gab's ja, hat ja einer eine Not vorher reingeschrieben. Ja. Gleich danach, dass es da irgendjemanden gibt, der sich darum kümmert, der das auch schon immer verfolgt und der schon von vornherein gesagt hat, sollte da ein physischer Cache-Behälter liegt, entfernt er den. Der ist kein Geocacher, möchte halt nicht. Es gibt das einzige Seeadlerpärchen oder was Deutschlands brütet da. Genau in der Ecke da. Also hast natürlich auf der anderen Seite auch wieder diese, na ich sag mal, Naturschutz ja, aber so ein bisschen fanatisch. Du hast Fanatik auf beiden Seiten, das ist genau das Problem, ja. Da wüsste ich jetzt auch nicht, also dem Owner hat das offensichtlich nicht gestört. Also das Lock kam ja schon, er wusste also worum es geht und es hat ihn trotzdem nicht interessiert. Erst als ich dann auch noch rumpuppelte, wurde ihm das dann wohl langsam zu heiß, weil ich auch reingeschrieben habe, dass ich das erste Mal wirklich... Nee, hatte ich einen Artikel ja drüber geschrieben, dass ich wirklich überlegt hatte, mich an den Kreis zu wenden, aber dann gedacht habe, nee, da machst du nachher die Büchse des Pandora auf. Das sehe ich auch so. Am besten wäre es, wenn du das gleich beim Einstellen, wenn die Koordinaten automatisch, die sind dann auf einer Karte, wenn du dann gleich siehst, Naturschutzgebiet und damit gleich für den Legenden eine zusätzliche Hürde eingebaut wird. Ja, das heißt, du müsst jetzt dem Reviewer mit Fotos der Dose. Nicht mal. Er müsste wirklich mal die Genehmigung vorlegen, die er eigentlich sowieso haben muss. Naja. Doch, wenn er sich, ich glaube sogar, wenn du dich mit dem auseinandersetzt, ich hatte ihm ja auch als Tipp reingeschrieben, nimm den Cache doch weg. Vorne am Eingang zu diesem Naturschutzgebiet, 500 Meter vorher, ist ein Schild mit Erklärungen, papp den dahinter, die Bock auf Natur haben, die gehen da noch rein danach. Und die sowieso nur den Punkt wollen, die greifen den ab und gehen wieder. Und es ist alles wunderbar. Ja, eigentlich gehört dann Earth Cache hin, ne? Ja, oder so. War schon mal. Also, aber du kannst doch die Leute einfach vorne am Eingang zum Naturschutzgebiet entscheiden lassen, ob sie das jetzt noch sehen möchten oder ob sie nur den Punkt wollen. Also die Idee ist auch nicht schlecht. Die ist ja, kenne ich so ähnlich in Kanada. Da kriegst du ja auch in diese Nationalparks keinen Cache platziert. Es sei denn, du hast in dieser Parkbehörde eine Genehmigung. Ja. Beziehungsweise die legen das dann schon selber. Entweder so oder diese Fotogeschichte halt, dass er nachweist, dass dieser Cache definitiv am Weg ist und erreichbar ist. Wir müssen nochmal auf das fanatisch eingehen, weil da kommt jetzt wieder, wieso fanatisch? Nur weil es wenige in der Community sind, die Sachen melden, sind sie gleich fanatisch. Nein, nein, fanatisch ist aber wieder, es gibt da natürlich das einzige Seeadlerpärchen auf der ganzen Welt und das brütet vermutlich genau auf dem Baum. Und das Problem ist, dass man mit diesem Naturschützer da vor Ort auch nicht reden kann, weil egal, was du dem vorschlagen willst, der will nicht, Punkt. Das ist nämlich sein Gebiet und da pinkelt nur er ein Baum und das ist fanatisch. Man kennt das vom Autobahnbau, ja? Du willst eine Autobahn durchbauen und dann treffen sich genau diese beiden Gruppen. Ja. Und geredet wird gar nicht miteinander, es wird sofort geklagt. Ja. Und glaub mir, wir wissen das, wir haben die A26 hier. Die nur einseitig befahrbar ist. Die seit 75 Jahren geplant wird. Und weil da der Wachtelkönig, ein völlig unscheinbarer Scheißvogel, dem ich sofort den Hals umdrehe, wenn ich ihn irgendwo sehe. Wir haben noch nicht mal einen Fahrradweg von Neuwulmsdorf nach Buxtehude, weil die Fahrradfahrer den Wachtelkönig stören würden. Deswegen, und das ist kein Witz jetzt, darf direkt neben der Bahnstrecke, auf dem die S-Bahn fährt, kein Fahrradweg gebaut werden. Denn die Bahn fährt gleichmäßig, das stört den Vogel nicht. Ach so. Aber der Fahrradfahrer, weil der ja wackelt auf seinem Rad. Dann könntest du auch mit dem Elektrorad langfahren, weil das kannst du auch gleichmäßig einstellen. Und glaube nicht, dass du jemanden hier in diesem Ort findest, der diesen Wackelkönig im Leben gesehen hätte. Auch wenn er hier 100 Jahre lebt. Also. Okay. Ja, Mr. Stringer führt gerade das Thema Hinz auf. Also Hinz ist für mich auch so ein Thema, was ich jetzt wieder... Ich hatte ja so eine kleine Weltreise gemacht und ich hatte Ganz kurz, hast du den Hinter gerade gelesen, den er aufführt? Ja, ja. Wenn du dich auf den Bauch legst, kannst du den Cache greifen, ohne mit den Füßen den Weg zu verlassen? Das muss doch geistesgestört geschrieben haben. Den hat er sich doch jetzt ausgedacht, oder? Ich hoffe. Naja, obwohl wir sind beim Geocachen, das ist nicht ausgedacht. Nein, aber ich hatte ja über diese Paddlinge im Wald, ja, über diese kleine Runde berichtet. Da ist jeder Hint so ungefähr, ich lese jetzt mal einen vor. Mein Appell ist natürlich für konstruktive Hints zu werben. Stein und dann ist eine Nummer. Du bist vor Ort, du siehst den Stein, die Nummer, du weißt, wo der Cache ist. Jetzt war ich in Dresden beim Cache August und ich lese euch jetzt mal den Hint vor und ihr sagt mir, was der Hint meint. Also grundsätzlich auf dem Gehweg bleiben, zugreifen, wieder gut einschieben, danke. Vorsicht, Magnetar, 4 Ausrufezeichen. Sagt Magneta? Euch Magnetar. Sagt euch das irgendwas? Ich lese den Hint, also der war echt schwierig zu finden, dann war er auch noch nass. Ich lese den Hint und denke mir immer, du Arsch. Magnetisch meint er oder was? Da steht, Vorsicht, Magnetar. Mehrzahl von Magnet sehe ich gerade im... Das glaubst du selber nicht. Der Oda ist bekannt für super Hints, siehst du? Nee, sagt mir auch nichts. Mehrzahl von Magnet ist Magnete. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. War das diese Statue oder in Dresden? Oder das ist der Goldene Reiter. Genau. Der liegt aber nicht mehr am Goldenen Reiter selber, sondern der hat den, genau darf ich jetzt reingehen, ja, der hat ihn einfach links zu diesem Tunnel da verschoben. Und da ist dann halt so ein Gebüsch und da ist er dann und dann so ein Lauf und da ist er dann auch. Also ich weiß bis heute nicht, was, und das kommt mir sehr häufig vor, ja. Also toll sind auch so Hints, wo es dann einfach nochmal seitenverkehrt geschrieben ist oder im Hint dann nochmal verschlüsselt. Ja, aber ich würde eigentlich gar kein Listing mehr schreiben. Ich würde nur alles ins Hint schreiben, dann kannst du sicher sein, dass es gelesen wird. Das ist der einzige Ort, der mit Sicherheit gelesen wird, ist echt der Hint. Ja, aber ich frage mich, was wollen die? Ja, also im Hint soll mir dann helfen, diesen Cache zu finden. Da möchte ich jetzt nicht noch eine Hürde haben, wie in der Nähe des Polarsterns zu finden. Ja, ja, ich weiß. So Hints, die eigentlich Mysteries sind, da kenne ich auch immer. Da habe ich immer Schaum vorm Maul. Ich gebe es so. Den besten Hint, den ich je hatte, war gelb. Ich stand auf Wiese, da war nichts gelb. Da war auch nichts gelb angemalt. Der war gelb. Es stellte sich heraus, nicht, dass ich jetzt durcheinander, gelb ist auch eine Bezeichnung für eine Sicherung. Und daraus kriegt man eine Nummer und die Nummer war irgendwie zu sehen. Oder so, irgendwie so. Okay. Das, komm mal drauf, ja. Ja, das ist nur, weil du nicht hier in Neu-Wimstorf wohnst, ne? Wir haben ja hier den, ja, ist ein Neutronenstern. Ja, genau. Ja. Der hat mir natürlich auch sehr weitergeholfen an dieser Stelle. Wir haben ja hier unseren über 70-Jährigen, der versteckt ja jetzt mittlerweile nichts. Der hat irgendwo mal einen Hint reingesetzt, das war die Registerkartennummer, die du bei der Gemeinde hättest eingucken können. Kein Witz. Ja, und was hat dir das vor Ort geholfen? Du hättest zur Gemeinde gehen können, dieses Register eingucken und da war drauf zu erkennen, wo das eigentlich sein soll irgendwie. Ich habe es auch nicht verstanden. Alter Schwede. Aber guck mal, wenn wir schon so bei Caches sind, ich möchte mal zwei Stück, die mehr habe ich ja diesmal nicht, die wirklich schön sind. Ich war ja jetzt in Winsen. Ja. Also Winsen hat schöne Ecken, wie ich schon twitterte, ich weiß noch nicht wo. In welchen Winsen warst du? Wir haben sie nicht gefunden. Winsen an der Lue. Winsen an der Lue, ja. Es gibt einen echt schönen Multi. Und die letzten Loks waren, der eine hat die, glaube ich, nicht gefunden und die klangen gar nicht so begeistert. Deswegen möchte ich ihn erwähnen, der ist auch lange nicht gemacht worden. Ein Biathlon-Multi. Das ist GC4V0M2. Also GC4V0M2. 4 oder 5 Stationen. Geil zum Thema gemacht. Ein Vorfinal, der unfassbar gut umgesetzt ist, das Thema. Und ein Final, der nochmal der Knaller ist. Also von der Umsetzung. Also es ist jetzt keiner, wo man 10 Stunden beschäftigt ist, sondern es ist ein richtig schöner. Das ist eine dieser Perlen, der macht einfach Spaß und ist aufs Biathlon umgesetzt wie nur irgendwas. Bretter, die die Welt bedeuten. Genau, die Bretter, die die Welt bedeuten, das ist er genau. Der ist wirklich, wirklich klasse. Also wer hier aus der Ecke kommt, Winsen. Von wem ist der? Dann können wir ja erwähnen, von wem der ist. Warte. Keine Ahnung, 2,6 Kilometer ist der lang. Soll ich da draufklicken? Nee. Elbe 2910, glaube ich, oder so heißt er. Habe ich, glaube ich, auf Twitter schon mal gelesen. Ja, ich ja, weiß jetzt aber nicht, ob der das ist. Mit Elbe 2910. Ah ja. Ich habe auch Favoriten gleich in der Linie. Guck mal, hat auch, was hat er? 22 Favoriten bei. Ja, bei Mutti. 36 Pfund. 2 DNF. Ja, eine Station war auch knackig schwierig zu finden. Aber guck mal, hier siehst du das. 4.10. ist nicht gefunden. Dann 6.12. Ja, der Weg ist das Ziel, da wieder im August dann erst. Man sieht also durchaus, Multis werden viel weniger gemacht. Die Leute reden zwar alle von der Weg ist das Ziel, aber ja, vorsichtig formuliert handeln sie nicht so. Naja, vielleicht, ich wohne ja in deiner Nähe, ich habe ihn auch noch nicht gemacht. Das Ach, Thema bist du ist, auch wenn so ein fauler Sack. Nee, wenn du so ein Multi siehst und dann hast du vorher vielleicht noch so ein DNF und dann der eine auch nicht, hat ihn auch nicht gefunden, dann fragst du dich natürlich, gehe ich den jetzt an? Für mich ist nicht der Weg das Ziel, sondern ich möchte am Ende die Dose in der Hand haben. Ja. Ja. So, und wenn ich genau. Da jetzt vorher ein DNF sehe und dann war auch eine OM drin? Nee, aber es war im August war gefunden, da war da nichts hinter, dann im Oktober erst, also die sind da wirklich 2-3 Monate. Du kannst dir doch sicher sein, dass der noch viele andere DNFs hatte, nur niemand hatte gelockt. Na, bin ich mir nicht mal so sicher, weil Multis echt ausgelassen werden. Bei Tradis sehe ich das auch so. Wie gesagt, ich habe da bei dem Holkenlock, hab den nicht gefunden, dann habe ich tatsächlich mal einen angerufen, weil ich auch da echt nicht nochmal hin wollte, weil es sehr, sehr matschig ist und ich da auch nicht nochmal diesen Baum nochmal malträtieren wollte. Und der hat mir dann gesagt, wo es liegen sollte und da war er nicht. Dann habe ich auch einen DNF gelockt, habe ihn dann nicht gefunden. Und guck so rein und ja, siehe da, 6 Watcher beim ganz normalen Traddy. Natürlich pöbelte, wie gesagt, der Pfaffe gleich wieder rum, ich bin nur gerade nicht mobil. Ja, du bist so vieles nicht. Deswegen hätte er ihn auf Watchlist. Ja, aber die anderen 5 haben den nicht auch aus dem Grund auf Watchlist. Also eine hohe Watchlist Anzahl bei stinknormalen Tradis spricht schon mal sehr dafür, dass der Cache weg ist und wieder keiner DNF locken möchte. Das ist einfach so. Nö, ein Cache ist nicht gut, wenn er, ich muss mal jetzt Team 76 antworten. Wenn er 10 Stunden. Nö, dafür nicht, aber. Also ja, ein Kriterium ist es aber schon. Also wenn allein schon, was sich für Mühe gemacht werden wurde, wenn einer 10 Stunden dauert. Also ein gewisses Kriterium ist es schon, ja. Für mich nicht das Wichtigste, aber schon. Für mich ist es einfach, dass am Ende was steht, was mir Freude bereitet hat. Und das kann bei einem Multi, eine Location, aber auch gute Station, ja, natürlich sein. Ja. Tatsächlich ist es aber so, ich habe ja auch ein Multi im Wald liegen, so ein bisschen so ein Oldschool-Ding. Wird wenig gesucht, aber die, die ihn finden, die sagen dann, ja, war eigentlich ganz okay. Jetzt ohne der, es hat auf jeden Fall keinen Favoritenpunkt verdient, aber das scheinbar gibt er ihnen was, weil sie mal anderthalb Stunden einmal durch den Wald laufen und alles findbar ist. Guck, Stellinger sagt auch, das ist ja interessant, das mal zu sehen. Also ist der eine, ist der, dann haben wir schon zwei. Der eine ist nicht mobil, ist auch ein bisschen verkalkt schon, und der andere hat ihn auf der Watchlist gehabt, hier der Stellinger, weil er sehen wollte, wie lange der da lebt. Er hat das also auch schon gesehen, dass der wohl nicht lange. Interessant mal zu wissen. Mich würde mal interessieren, ist der Earthcache da eigentlich noch und warum ist der nicht mehr da? Nee, Earthcache war, achso, weiß ich nicht. Wenn ich den gemacht habe, habe ich den natürlich auch nicht mehr. Also 10 Stunden ist ja, wie gesagt, das ist ja kein allein glücklich machendes Kriterium. Aber ab und zu möchte man ja auch mal einen anspruchsvollen Cache haben. Und gerade wenn man auch, also bei mir geht's so, wenn ich in der Gruppe losgehe, dann muss das so einer sein. Für ein normales Cachen brauche ich nicht in der Gruppe los. Also das ist... Nö, also... Ich meine. Ein Nachtcache mit 10 Stunden wäre mir definitiv zu viel. Da fand ich diesen John Kramer absolut perfekt. Ja, ne? Ach, der war herrlich. 10 Stunden, weil ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen, so viele, dass es ein Cache 10 Stunden gedauert hat. Aber wenn, wäre das so einer für eine Tour in der Gruppe mit Übernachtung. Oh, auf jeden Fall ohne Zeitdruck. Ich habe schon einen gemacht, da habe ich 10 und nochmal 8 am nächsten Tag gesucht mit. Ja, weil du die Station zufälligerweise eingesteckt hast und dann nicht gefunden. Nee, weil es ein 5-5er war in Lübeck. Der war schon echt, der war vom anderen Stern. Das würde ich aber auch nicht nochmal machen. Also. Na gut, ja. Einen habe ich noch, Dino Traddy. Der ist einfach süß. GC5DAD8. Also nochmal, GC5DAD8. Kleiner Traddy, achso, der heißt Sensationsfund. Aber der hat ein schönes Listing, der hat vor Ort einen Aha-Effekt, einen richtigen. Der ist toll gemacht. Für einen einfachen Traddy, dem habe ich sogar einen Favoritenpunkt gegeben. Ich einfach, da stand ich vor und dachte, boah, süß. Und Heike hat auch gefallen. Also der kam sehr schön rüber. Der hat auch, oh, guck mal, das ist gut, ist ja, dass wir ein Rezept da haben, können wir mal gleich draufklicken. Der hatte, glaube ich, eine tierisch hohe Quote und die hat er sich auch echt verdient. Was heißt hohe, aber 108 Favoriten? Bei 292 Pfund. Naja, die Quote ist gar nicht so hoch. Aber für einen einfachen Traddy ist sie schon ganz okay. Ach, wo ich das Bild gerade sehe, da fällt mir eins ein. Ich habe gerade wieder einen Technologisten-Cache gemacht, hier in Stade. Technologist 3. Kann man ja alle machen. Die sind ja wirklich großartig. Nur eins, ey. Bindet keine Bilder ins Listing. Denkt an mich, armen GPS-Besitzer, der kein Handy hat. Ich komme an Station 1 und frage mich wieder 10 Minuten lang mit Heike, was wir jetzt machen sollen. Ja, da hat er den Text als Bild angebunden, den ersten Text. Alles andere als normalen Text, aber den ersten als Bild. Und den kriegst du auf dem Garmin nicht angezeigt. Okay, das geht bei meiner Geocaching-App auch so. Da ja, sind die Bilder nämlich immer echt scheiß. Die werden dann als Hint oder so, also als Lösungsbild angezeigt. Und ja, dann wird aber alles extra angezeigt. Hintergrundbild, ja, genau, das Bild, genau. Das Bild. Oh, das ist echt ein Scheiß. Also Listings hübsch machen ist ja in Ordnung, aber bitte, ey, nicht wichtige Informationen auf dem Bild legen. Das ist einfach ein Scheiß. Und jetzt erzähle ich jetzt auch noch einen, weil ich den nämlich zwischenzeitlich mal im Urlaub gemacht habe, ist von Parzival 852. Leute mit Zahlen hinter dem Nick, ne? Ja. Ist der Berg- und Tal-Wandercache, den du auch schon gemacht hast. Der dauert jetzt nicht 10 Stunden, sondern 3,5, 4. Ja. 18, ja, genau, ja. Warum hat er mir gefallen? Da wirst du richtig geerdet. Du bist dann wirklich im Wald, latschst da rum. Ja. Fotos zu ordnen kriegt jeder hin. Bist dann halt mal für dich im Wald, ja. Das ist eine völlige, du kommst ein bisschen so zur Ruhe, du wirst an dem Tag wahrscheinlich auch nur diesen Cache machen. Beziehungsweise ja, alle, an denen du vorbeiläufst, noch, die nimmst du natürlich noch mit. Kannst von ausgehen, ja. Zu empfehlen, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, übrigens, wenn man wandern möchte. Wieso kann dein Garmin keine Bilder anzeigen, wird gerade gefragt. Mach sein, dass Garmin Bilder anzeigen kann, aber nicht im Listing, das tut's nicht. Und ich will nicht noch Bilder extra laden, weil die werden ja nicht mit einer PQ sein. Und ach, das ist doch alles. Was soll denn das Bilder in den, ich verstehe nicht, was die. Bei mir ging das auch nicht, aber gibt's so ein ja, da brauchst du wieder ein extra Programm und dann musst du die wieder hin und her kopieren. Megabyteweise, weil du musst ja alle Bilder holen und wozu? Mhm. Ich meine, den Listing-Text muss man doch nicht auf ein Bild packen. Das macht doch keinen Sinn. Das kann man da unterstützen zu packen, aber ja, doch nicht. Genau, muss nicht sein. Ach, nee. Ist ja nicht so, dass ich sage, das geht gar nicht, sondern ich sage nur, denk doch einfach auch an mich. Ich bin arm. Ich kann mein Handy nicht bedienen. Bin ich zu doof zu. Mach das so, dass er auf dem GPS nutzbar ist, Mensch. Übrigens mal, der Owner des Hamburg Mega, der lebt übrigens noch, ne? Ja, der macht doch reichlich Events. Also die Community haben wir auch noch hier. Wieso? Also, ich weiß gar nicht, was da auch immer geredet wird. Noch hat er das auch nicht abgesagt. Vielleicht ist er ja dick am Planen und der kommt dann wie Phönix aus der Asche geritten und zack, siehst du, das ist ein Giga vom Allerfeinsten. Das wird bestimmt ein Projekt. Aber was reden wir da mit euch? Ihr wart doch die Ersten. Ja, Stuttgart führt da immer noch, klar. Ist die Ersten, die, obwohl, die haben wenigstens den Arsch in der Hose gehabt, das auch abzusagen. Das genau. Muss man auch mal sagen. Ja. Noch führen sie aber 1-0. In Hamburg waren wir schon immer etwas größer. Das, uns reicht halt nicht die Elbphilharmonie. Wir nehmen halt auch noch mega dazu. Also vor allen Dingen, jeder muss mit, wir reden ja auch drüber, ja. Jeder in der Gegend muss mitreden. Jeder fühlt sich persönlich betroffen. Ja. Keiner macht was. Da machen irgendwelche eine in der Nähe ein Mega-Event. Dann heißt es, dann wird es gleich wieder das Hamburger Mega-Event. Ja, Pustekuchen, es ist bei Stade. Das ist definitiv nicht Hamburg. Das ist wirklich weit weg, ja. Und dann, sehr schwierig hier bei uns. Ich weiß auch nicht, warum er nicht einfach mal eine Aussage dazu tätigt und sagt, nee, machen wir nicht, fertig. Ist er wirklich so feige, dass er sich jetzt nicht, weißt du, erst gleich in alle Geocacher-Medien, die finde ich auch so Granaten haben. Ich habe schon mal gesagt, ich mag dieses, ich grüße meine Tante und meinen Onkel Sendung nicht. Weißt du, alle haben sie ihn schön aufgenommen, schriftliches Interview, mündliches Interview, aber jetzt fragt keiner kritisch nach. Auch nicht der Geocacher, da steht das immer noch als Mega Hamburg drin. Ja, weil er ist ja auch keiner Mediapartner. Ja, aber sie benehmen sich wirklich alle so ein bisschen, als wenn sie Presse wären, aber da will denn doch keiner nehmen. Also das stimmt, da hast du recht, das vermisse ich auch. Also bevor uns das jetzt einer vorwirft, wir sind auch keine Presse, ich habe viel zu viel Meinung und ich habe zu dem Owner von Anfang an gesagt, dass ich nicht glaube, dass das funktioniert, aber der Erste, wenn er den Hut zieht, wenn er es schafft. Ja, aber wenn man sich als Geocaching-Presse definiert, dann gibt's ja nur zwei Zeitschriften. Das eine kannst du kaufen. Gibt's das noch? Das Geocaching-Magazin? Ja, ich glaube, ja. Und das andere ist dieser werbefinanzierte Geocacher, das Magazin. Dann kann man ja auch mal entweder kritisch da mal nachfragen. Also hätte ich jetzt auch. Das gehört ja zur Presse. Aber na gut, zur deutschen Presse gehört's jetzt auch nicht wirklich, aber... Ja, und es ist ja noch recht viel Auswahl nächstes Jahr an Großevents hier in Deutschland, oder? Ja, aber wenn eins nicht stattfindet und man keine Äußerungen hat, dann also es gab auch nirgendwo einen kritischen Artikel, mir ist nichts untergekommen. Ich glaube, die Einzigen, die sich da mal zerrissen haben, sind wir beide. Ja, als wir mal angerufen haben bei dem Schiffseigner und der von nichts wusste. Ich sage, da war mir schon vollkommen klar, okay, kannst du... Aber wie gesagt, kaum war der hat ja noch nichts gehabt, noch nicht mal diese Internetseite. Da wurde schon da Interview mit ihm gemacht. Das finde ich so schön in diesen Geocacher-Medien. Alle möchten gerne wie Presse sein. Und da wird ja mittlerweile schon auch, die fahren ja alle hunderte von Kilometern, um dann Interviews über irgendwas zu machen. Wie gesagt, hier in das Event Stade hat sogar Medienpartner. Ach so. Aber hat es überhaupt schon eine eigene Homepage jetzt? Gibt es da schon was Offizielles? Von Stade? Ja. Es gibt ein Listing. Ein freigeschaltetes Listing. Ja, ne? Ne? Oder? Nee. Ich glaube nicht. Nee. Also nicht. Also, ich habe nur in diesem Blog von diesem, wie heißt der? Von diesem Schmelli da. Genau, von Schmelli da, in diesem Blog hatte ich diesen Artikel verlinkt. Der kennt die offensichtlich. Mhm. Und was er geschrieben hatte, wenn das halbwegs so kommt, wie er das beschrieben hat, glaube ich, wird das ein tolles Event. Ja, also die Owner haben aber schon in dem Gelände schon zwei Events gemacht. Mhm. Ich war mit Heike auch auf einem von beiden. Also mein Location ist es nicht, aber das Event war einwandfrei. Da gab es also wirklich nichts zu meckern. Ich mag diese Spielereien und Firlefanz nicht, aber das ist ja Wurst. Viele wollen das. Und deswegen, ich fand, die haben das Event sehr massenverträglich gemacht, die zwei, die sie da hatten. Und das waren ja auch schon ein paar hundert Leute. Wird ein EOP-Mega, ja. Also grundsätzlich brauchst du ja keine Homepage in Mega. Nee, klar, aber es gibt so gar nichts Offizielles, habe ich so das Gefühl. Nee, aber die haben aber auch selbst gesagt, sie haben spät angefangen und sie müssen, die sind unter Druck. Aber ich glaube, dass die beiden das hinkriegen. Also die sind ja auch anderweitig bekannt. Ja, aber sie wissen hoffentlich schon, dass sie einfach vorher mal bei Groundspeak nachhaken müssen, dass das Ding auch Mega wird. Also ich weiß ja nicht, ob sie, ich weiß aber nicht mal, ob sie wirklich unbedingt Mega werden wollen. Okay. Kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß, sie haben ja die zwei Medienpartner. Ich weiß nicht, ich dachte, die wüssten dann vielleicht mehr. Keine Ahnung, wer da Ahnung hat. Also kann ich nicht beurteilen, aber ich kann da Ton weg, Ton da. Wird es nicht automatisch Mega, nicht auch wenn mehr. Die Teilnehmer, nein. Und wenn du es nachher beantragst? Nein, du musst vorher beantragen. Du musst es mittlerweile vorbeantragen. Also ich weiß ja, dass uns wieder, da hört uns ja angeblich immer keiner, aber wenn ihr denn gerade mal durch Zufall hier reingeschaltet habt oder gerade damit bezwungen werdet, dann mal 5 Minuten, denkt dran, meldet Mega an. Wenn ihr das haben wollt. Einfach mal bei Groundspeak melden, da gibt es ein Formular, wo man eben mal kurz beschreiben sollte, welche Ideen man hat, was so das Projekt ist. Und guck mal, das ist mir auch neu. Wir sind so bescheuert. Interceptor schreibt gerade, beim Go-Cacher findet er das gar nicht mehr als mega. Dann hat der das jetzt vielleicht klammheimlich runtergenommen. Da hätte ich ehrlich gesagt dann aber auch erwartet, dass er mal klar sagt, das in Hamburg sieht so aus, als wenn es nicht geben würde. Weißt du, das lassen sie jetzt alle so. Ist es zufällig verschwunden? Das finde ich schon alles sehr seltsam. Ja, aber in den ganzen Heften war es überall drin. Also. Ja, also das finde ich auch eine komische Art und Weise. Wir sind gar nicht offizieller Medienpartner und geben den Tipps hier. Wir sind auch so bescheuert, oder? Ich weiß, ich habe auch immer noch nicht, ob man dann billiger aufs Gelände kommt oder keine Ahnung. Guck mal, es gibt da offensichtlich, nee, das sind die Events, die gelaufen sind. Und da waren auch schon 370 Teilnehmer. Da gab es sogar schon zwei Bands irgendwie, guck an. Nee, das war was anderes, glaube ich. Ja, man könnte es natürlich gerne handhaben, wie sie wollen, nur falls das Ansinnen ein Mega-Event wäre, wäre es sinnvoll, sie, das nicht, sie würden das halt vorher mal erklären. Wenn sie das nicht wissen, ist ja gut, dass ihr das hier mal anspricht. Vermutlich wieder, wie gesagt, irgendwer wird bestimmt wieder gerade gezwungen, uns zu hören und wird das dann schon weitergeben. Also, okay. Das ist erstaunlich, wie wir uns alles nicht hören, aber den Inhalt kennen. Das, oder sie nennen es einfach nur Mega. Ich könnte es ja einen Titel mit reinschreiben. Ja, der ist gut. Medienpartner sitzen vorne bei der Pressekonferenz. Der ist sehr gut. Und mir ist das immer alles noch einzufinden. Ich habe gar nichts dagegen, dass sie da zusammenarbeiten und dass man Blogs und Podcasts nutzt, um sein Event zu bewerben. Das finde ich doch völlig verständlich und auch okay. Aber muss das immer gleich Medienpartner und Pressekonferenz und oh scheiße, mir geht das immer ein. Ich weiß auch nicht, das ist mir einfach ein zu viel. Dafür ist immer so wenig Inhalt. Also jetzt, ich frage mich ganz sicher, wer liest denn solche Interviews von mit so einem Mega-Organisator? Schon im, was soll der sagen? Hier findet das Mega statt, wir haben das und das geplant, wir freuen uns, dass alle kommen, es gibt eine tolle Coin und T-Shirts auch, lasst euch überraschen, wir machen Ankündigung im Listing. Was? Oh Gott sei Dank geht das nicht. Ich habe letztens auch überlegt, ich lese mal so die ersten zwei Sätze und denke, ist ja immer das gleiche Erzählchen. Also gar nicht negativ gemeint, genau, sondern natürlich ist doch bei allen dasselbe, wenn sie ein Event veranstalten. Ich verstehe es auch nicht. Meistens geht's ja so, ja, hallo, stell dich doch erstmal vor. Ja, ich bin der Jörg, ich betreibe bin seit 39 Jahren Geocacher, habe so und so viel Funde und bin jetzt am Organisieren dieses Megas. Interessiert doch keine Sau, oder? Nee, vielleicht schon, also ich könnte dir die Owner von keinem einzigen Event noch nennen. Ja, ich auch nicht, aber ich brauche auch diese Vorankündigung nicht. Oder das Interview nicht. Nee, die Interviews gehen auch immer an mir vor. Also ich finde sie auch nicht spannend, weil was soll der mir denn erzählen? Das wird doch sowieso ein offizielles Programm geben. Genau, und da kann man es ja nachlesen. Dann. Und ob ich das ein halbes Jahr vorher weiß oder zwei Tage vorher, also zwei Tage vorher ist besser, weil ich gar nicht weiß, ob es stattfindet. Sie, Hamburg hat uns da ja, und auch Stuttgarter seid ihr ja. Ne? Da sind wir jetzt, wie heißt ihr jetzt, sozusagen Partnerstädte der geplatzten Megas? Gut, für Hamburg kann ich es nicht beurteilen. Bei Stuttgart waren wir so ein bisschen involviert, ja. Ja, aber ich fand es schon gut. Also ich meine, ich finde es ja immer gut. Da wurde gemerkt, das funktioniert genau. Nicht. Und dann wird das bekannt gegeben und ist jetzt gut. Das so nenne ich Arsch in der Hose. Und zwar frühzeitig. Abgesprochen und so ist das auch gut gelaufen. Ja. Nur weil wir jetzt da ein bisschen drauf rumtreten, finden wir dieses Verhalten aber wesentlich besser, als so im Sande verlaufen zu lassen. Genau. Okay. Also auf den Leuten trete ich gar nicht rum, das muss ich auch sagen. Ganz im Gegenteil, von denen ziehe ich sofort den Sache, das ist, das natürlich lache ich mich tot. Wenn das da nicht geklappt hat. Das ist ja auch, wir müssen ja auch ein bisschen Spaß am Ganzen haben. Aber andererseits, mein Gott, wenn sie da nichts für können, dann kann man davon ausgehen, das macht, man hört oder man lässt das ja nicht fallen, weil man keinen Bock mehr hat von heute auf morgen, sondern das wird einen schon selber irgendwie getroffen haben. Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich finde es halt gut, da wird sofort gesagt, nee, geht nicht, sogar noch ein paar Gründe zu genannt. Und dann ist das gut und alle wissen Bescheid und zwar frühzeitig. Und in Hamburg, schätze ich mal einen Tag vorher, wird noch keiner bekannt gegeben haben, ob es stattfindet oder nicht. Also wir gehen auf jeden Fall hin. Ihr geht hin. Und machen unsere Podcast-Pressekonferenz. Heme hat mit Spaß aber nichts zu tun. Ja, mach bei dir so sein. Ich kann das aber anders sehen. Und für mich, Heme, die habe ich vorher gekriegt, die kriegt er jetzt einfach nur zurück. Also so manche Owner, die haben sich das auch verdient. Da muss er mit leben. Du bist jetzt im Hamburger Mega. Ja, natürlich. Ja, über Stuttgart, da habe ich auch keine Heben ausgeschüttet. Übers Hamburger schon, weil ich die Art und Weise einfach daneben finde. Weil ich das Ganze aufregend, was mich immer tierisch auch schnell zu Heme tatsächlich kommen lässt, ne, das ist, wenn einer so dieses Großkotzgehabe, also wirklich, noch nichts da, aber schon mal fett die erste Pressearbeit, hätte ich fast gesagt, machen. Das ist das, was ich immer so, Ich kriege ja gleich einen Krampf im Würstchen, aber das ist ja jetzt mal Klartext gesprochen. der hat sich dargestellt, es gibt ein Mega in Hamburg. Es ist riesengroß angekündigt, ja. Alle Leute haben sich drauf. Mit Details draufgestürzt. Ja. Mit Details und das mache ich. Dann hat sich monatelang nichts getan. Trotz Nachfrage, ja. Dann tut sich bislang jetzt auch noch nichts. Jeder mit auf jedem Event sagt, oh, das trifft mich persönlich als Hamburger, das wirft ein schlechtes Gesicht oder auf die Hamburger. Wirft es nicht. Wenn es auf jemanden ein schlechtes Licht wirft, dann natürlich auf den Owner. Ja. Der ist aktiv, stellt weiterhin Events ein, an denen er teilnimmt. Kann er machen. Er hat es aber nicht geschafft, sich auf Facebook bei Leuten, die von weiteren anreisen wollten, zu äußern, ob sie jetzt ein Hotelzimmer buchen sollen oder nicht. Ja. Er hat es nicht offiziell abgesagt. Also da ist so viel quer. Also die Häme hat er sich verdient. Ja. Und ja. Mehr kann ich, will ich da gerade zu, da raste ich aus, ja, das ist, ja. Weiß ich nicht. Deswegen, also da, nee, den Vorwurf kann ich verstehen, aber den akzeptiere ich, da habe ich noch nicht mal ein Problem mit, weil das hat für mich was mit Spaß zu tun, doch. Ja. Der verarscht hier immer alle möglichen Leute und weißt du, ich, nee. Also da muss man ja auch sagen können, dass das absolut scheiße ist. Ich würde das sogar noch billige Rache nennen. Es gab sogar in fast jedem Bezirk Hamburgs ein Event dazu, ja, das glaube ich. Das ist einfach peinlich. Also so, man tritt nicht so auf und lässt das dann so, vor allen Dingen lässt man es nicht so auslaufen, sondern stellt man sich irgendwo hin, ja okay, ich habe mich übernommen, das ist peinlich, tut mir leid, ist beendet. Und nicht, man sagt gar nichts. Man ignoriert das einfach so. Das finde ich echt so, das ist ja, so das finde ich auch wie im Kindergarten. Ich mache die Augen zu, sieht mich keiner. Ja, ich dreh mich einfach in der Crowd weg und guck die Wand an. Keiner ja. da. So kommt mir das vor. Ja. Ich finde es einfach unfair, ne? Also Beispiel jetzt, wenn das in Erfurt genauso wäre, wo wir auch hingehen, das ist für uns auch eine Anreise von, ich weiß es jetzt nicht genau, aber fast 400 Kilometer. Ich habe geguckt, weil ich überlege, mit dem Motorrad zu fahren. So, und wenn das jetzt immer hin und her geht, dann möchte ich jetzt, gut, das Apartment habe ich gebucht, dann möchte ich auch rechtzeitig Bescheid wissen, weil ich eventuell noch kostenlos stornieren kann oder ich möchte vielleicht noch buchen oder ich möchte mir was anderes angucken. Nee, jetzt muss ich noch mal einmal was zum Event sagen, Bullenherde. Jetzt bist du auch unsachlich. Muss Seba also nicht nur am Boden liegen, sondern auch im Gnadewinsel, bevor er aufhört zu treten? Nein, er muss das einfach offiziell absagen. Punkt. So einfach ist das. Und solange er das nicht tut, werde ich auch weiter Häme dazu haben. So, das kann man so einfach auf den Punkt bringen. Das hat mit Gnadewinseln überhaupt nichts zu tun, sondern es hat was mit Anstand und Rückgrat zu tun, indem man sich hinstellt und sagt, das findet nicht statt. Das wird sogar schon reichen, aber selbst dazu reicht es ja nicht. Und am Boden liegt er ja nicht. Oder das weiß ich nicht. Ich finde dieses ganze Beispiel, ehrlich gesagt, das wird mir jetzt auch zu unsachlich. Das ist auch das Letzte, was ich dazu sage. Gut. Also nicht zum Event, sondern. So, was haben wir noch? Diese komischen, das ist dir so aufgefallen, diese komische Art, Bescheid zu sagen, dass man nicht auf Events kommt. Ist das bei euch auch so, dass ihr dann. Leider schaffe ich es nicht auf euer Event, aber ich finde, wünsche allen viel Spaß und vorher kein Attent. Also so, ne? Kein Attent, ja. Also ich meine, ich kann jetzt auch einmal durch Deutschland machen, ich schaff's leider nicht. Viel Spaß allen. Also ich glaube nicht, bei uns hier der Effekt, dass wenn so begrenzte Events sind, dass die Leute sich ruckzuck anmelden, dass nach 2 Stunden das Event voll ist und dann aber 2 Tage vorher, 2 Termine, kann doch nicht kommen und solche Dinge. Das haben wir auch, ja. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, das ist nicht völlig in Ordnung, weil der wusste wahrscheinlich am Anfang gar nicht, wann der Termin stattfindet, hat sich nur mal angemeldet, weil es eine Begrenzung gab. Also wir haben so ein paar Spezialisten, die sich auf jedes Event anmelden, das rauskommt und ich glaube, die noch nicht mal in den Kalender gucken, ob das dann passt oder nicht. Und dann halt sehr knapp vorher absagen, das ist halt bei Events oftmals bisschen ärgerlich, die begrenzt sind vom Platz her, ja, aber und da gibt's dann Wartelisten und dann läuft das alles sehr kurzfristig. Da würde ich mir das schon ein bisschen wünschen, dass die Leute vielleicht vorher mal in den Kalender gucken, bevor sie bei einem Event Will Attent locken. Genau, aber die haben vorher Will Attent gelockt. Genau. Also die haben sich praktisch davor, da ist vorher nichts passiert. Ja. Da sind irgendwelche Leute, die sagen jetzt, und das ist hier vermehrt. Vielleicht gibt's da auch auf die Notes irgendwie, dass man das auswertet, eine Challenge besteht mit Logtext, sagen, ich kann leider nicht kommen. Ich habe von denen noch nie gehört. Ich meine, ich sag mal von 99,9% aller Geocacher noch nichts gehört. Also ab und an lese ich das bei so regelmäßigen Stammtischen von wirklich sehr, sehr regelmäßigen Besuchern, wenn sie dann tatsächlich mal nicht kommen können, dass sie eine Note posten, kann ich leider nicht. Das stimmt, beim Stammtisch habe ich es auch schon gelesen, da habe ich mir auch nicht großen Kopf drum, aber ich dachte, naja, gut, die kennen sich wirklich. Also so wie jetzt hier uns noch bei diesem Stammtisch da. Genau, der ist ja also da kann hier sowas ab und an. Okay, da habe ich das auch schon mal gesehen. Da fand ich das jetzt nicht so irritierend, das stimmt, weil da ist klar, es ist ein Stammtisch. Aber auf Events habe ich es auch schon gesehen, da fand ich es. Das ist seltsam. Schon ein bisschen normal, die, werden's, die jetzt nicht als Stammtisch laufen, da finde ich es auch sehr komisch. Wir brauchen es gar nicht komisch. Das, für mich macht sich da, machen sich da wieder irgendwelche Leute wichtig. Indem ja, einfach sagen, du, ich kann da leider nicht, aber ich bin hier die große Nummer in Kleinhartmannsdorf und fertig. Also so, ja, so wirkt es ja, so wirkt das manchmal, ja. Also ich wüsste jetzt auch keinen anderen Sinn, weil das interessiert doch auch gar keinen. Wenn du nicht kommst, wahrscheinlich nicht, wenn du nicht vorher Willertend gelockt hast. Weil du bist nirgendwo in der Liste, du bist nicht, nicht gezählt oder nicht? Ja, vielleicht sieht dieser Casher das schon als Verlust für das Event an, wenn er gar nicht kommen kann. Das ist ja meistens so. Ja, das stimmt natürlich. Stell dir mal vor, ich würde nicht zu so einem Event kommen. Ja. Das ist ewig. Sagt ihr dann eigentlich, wie macht ihr das denn eigentlich? Also ich, wenn ich zu einem Event es nicht schaffe, lösche ich dann meistens meinen Will Attend. Ich schreibe da nicht noch eine Note rein, dass ich dann nicht komme und lasse das stehen. Ist, wenn das keine Warteliste hat. Also bei ja, also Warteliste macht schon Sinn, dass du sagst. Bei Wartelisten sagen wir es, klar. Ja, das wollte ich gerade sagen. Bei Warteliste würde ich es auch nochmal als Not schreiben und dann aber trotzdem den Attend rausnehmen. Ansonsten haben wir auch einfach schon unseren Will Attend gelöscht, wenn wir da nicht kommen konnten. Ja. Ja, mache ich auch so. Mich, wenn du wenn das nämlich erstmal attended hast, du hast es dann auf der Watchlist und dann kommen 3 Millionen Notes irgendwas. Wenn du, die, wenn du das löscht, das kommt das nicht mehr? Nein, dann kommt es nicht mehr. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Nein, also ich möchte es auch nicht haben. Wenn ich das, wenn du dich einmal attended hast und dann hast du plötzlich 20 Mal eine Mitteilung, dass der nicht kommt und der nicht kommt und der nicht kommt, dann finde ich es einfach entspannter, wenn keine Warteliste vorhanden ist oder jemand bringt was mit. Wenn du es einfach löschst, weil der Owner sieht am Ende ja. Das, da war ich nicht so sicher, ja, okay. Genau. Weil ich dieses, das ist so eine Funktion, die ich auch langsam. Weil du siehst es ja, du siehst es ja. Announcements. Ich krieg dann hier eine Mitteilung, dann steht, was weiß ich, Struwelchen 0815 ja. Post eine Note für das Event und du denkst, okay, wer ist das jetzt? Ist das der Owner, der will jetzt irgendwas sagen? Klickst du drauf? Leider hat sich mein Kanarienvogel die Schwanzfeder gebrochen. Ich kann leider nicht kommen. Du denkst, okay, gut. Okay, ganz kurz Gruß mal an Tanja. Paket ist leider nicht angekommen, aber ich freue mich, dass das mit der Familie gut läuft da im Moment. Da weiß ich, was gemeint ist. Ja, deswegen, also vielleicht mache ich das auch falsch. Ich lerne mich. Okay, wenn ihr das auch so macht, so. Gut. So machen wir es auch, so, ja. Und wir posten auch keine extra Note, wenn wir noch Trackables einlocken. Ich möchte das nur auch mal erwähnt haben. Das ist auch anders möglich, ohne dass. Erzähl mal wie. Man editiert einfach seinen Will Attend Log. Okay. Und da kann man einfach die ganzen Coins dann dranhängen. Mhm. Also es muss nicht die ganze das ist ja auch eine gute Idee, Watchlist praktisch immer Kenntnis davon kriegen, dass ich jetzt nochmal eine Coin einlogge und nochmal eine Note poste. Es ist nicht wirklich nötig. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Nee, ich habe es dann immer so gemacht, ich habe das, ja, die kriegen es natürlich mit. Locker von Noten lösche ich dann wieder. Die kriegen ja, okay, aber die kriegen trotzdem alle, von daher. Pling, das ist auch mal sein. Cool, so kurz vorher pling. Ja, also, genau, das ist eher das Announcement kriegt man aber auch nur, solange man überhaupt drin steht, oder kriegt man das immer, wenn man einmal? Announcement kriegt jeder, der Will Attend gelockt hat. Also auch wenn es löscht, kriegst du es dann noch? Das weiß ich jetzt nicht genau, ehrlich gesagt. Weil das finde ich bei manchen echt schon nervig. Die benutzen ja dieses Announcement, das geht ja schon los, das wird ja mittlerweile benutzt wie Notes fast. Ja. Das kann schon mal ab und zu echt... Ich finde es aber, gerade bei so großen Events finde ich es ganz gut, weil du dann sonst müsstest du es ja immer auf der Watchlist haben. Stell dir mal vor, du hast ein Mega auf der Watchlist. Da drehst du durch. Dann kriegst du einfach nur dieses Announcement, dann weißt du, irgendwas ist wichtig. Die ja, T-Shirts aber jetzt, sind jetzt da, hab mal, aber hast du dir mal, guck dir mal bitte das letzte Event von Meister Yoda, ich weiß ja, von Meister Zakian. Also da ist ja, also ja, da sind die Announcements, das ist wie so ein Roman. Also ich meine, er hatte ja irgendwie für 50 Leute, glaube ich, reserviert, nachher waren es dann, glaube ich, nur noch für 10 Leute und 5 waren dann da oder so. Und da kam so ein Announcement nach dem anderen. Also der benutzt das wirklich wie eine Note im Prinzip. Und ich stell mal vor, du bist auf dieser Liste, aus welchen Gründen auch immer, einmal drauf. Und das ist so, finde ich schwierig. Ja, das ist aber, das macht der so, ja. Der schreibt dann ja. Ja. Das wüsste er auch nicht. Also vielleicht missbraucht er diese Funktion. Nichtsdestotrotz finde ich diese... Das ist auch ein Verschreiber, den man nicht schon unbedingt haben muss. Ja. Vorher gab es das ja noch nicht. Das Announcement ist ja relativ neu. Ja. Und das fand ich vorher schon sehr nervig. Apropos neu. Siehst du, bevor ich das vergesse, ist das wahr, dass das Verkehrsinseln mittlerweile verboten sind? So verstecken, irgendwer sagt ja den Guideline. Kommt auf die Verkehrsinsel an. Ah, irgendwas soll doch in den Guideline. It depends, spielen. Sozusagen. Du kriegst, okay. Du kriegst die Review nicht. Das ist immer so, kommt auf die. Nein, wenn diese Verkehrsinsel offiziell auch noch einen Weg hat. Ja. Es gibt ja so große Verkehrsinseln. Ach so, wo du rübergehen kannst. Wege drüber führen, dann ist es okay. Ah, okay. Aber normale nicht mehr. War eigentlich noch nie von der Straßenverkehrsordnung. Wie soll der ohne das nachweisen? Okay. Mit Foto? Oder wie? Oder sagt es dann, das hat einen Weg? Nee. Also wir sehen das ja auch auf dem Kartenmaterial, das uns. Teilweise, okay. Also, wie groß diese Verkehrsinsel ist, aber. Ja, aber zoomt ihr da rauf? Guckt ihr da echt nach? Wir gucken jeden einzelnen Cache nach. Ich gehe bei jedem einzelnen Cache-Kartenmaterial durch. Review hatte ich eher das Gefühl, das wird so. Nein. Das ist doch. Das sollte nicht so sein. Nee. Nicht bei allen vielleicht, aber. Nee, ich muss ja letztendlich auch gucken, ob da eine Schule in der Nähe ist, Kindergarten, Spielplatz oder ähnliche Dinge. Ah, okay. Ich muss praktisch jede Dose wird rangezoomt und geguckt. Echt, hier Buxtehude ist ein Spielplatz direkt daneben. Wieso ist der genehmigt worden? Ja, also ja. Es ist nicht verboten, Caches auf Spielplätzen zu legen, aber wir legen den Ownern schon sehr ans Herz, okay. Es nicht zu tun. Von der einen hatte ich auf dem Spielplatz, da muss ich tatsächlich oben noch die Schaukel raufkrabbeln. War aber den Tag auch, also ich hab echt den Vorteil, diesen Freitagmorgen zu haben. Da kannst du solche Caches dann tatsächlich relativ problemlos machen, aber schön ist anders. Mhm. Oh Gott, nächstes Jahr ist ja Schaltjahr. Ich sehe das gerade schon 3 Millionen Events da rein. Jetzt muss man eine Lanze für die Reviewer brechen. Es ist ja immer so, du guckst dir so ein Listing an und machst es möglichst genau. Und dann kriegst du irgendwo, boah, zu wenig gepublishedes. Früher war das alles viel einfacher, da kam die in Sekundentakt raus. Dann hast du so 10 jetzt gepublished an dem Tag und dann ist jetzt noch so ein 11. und dann nimmst du es vielleicht nicht so genau, sagst, okay, das sieht alles gut aus, raus. Ja. Und genau der wird ja nachher vorgehalten, weil genau der hat ein Problem. Und das ist das Thema dabei. Ja, wir können auch nicht alles am Schreibtisch erkennen. Also, oder Rechner, das ist einfach so. Ja, vor allem, wenn sie brauchen nur das Kartenmaterial, bisschen älter sein, oder Kreisel relativ neu und schon hast du ja verloren. Ja. Naja, er schreibt das nämlich auch gerade. Stahl liegt auch ein Tradi auf dem Kreisel Richtung Dow Chemical. Ja, ich weiß, das ist auch wieder so ein Scheißding, wo du, also wenn du den machen willst, dann stehst du wie ein Idiot mitten auf dieser, da sieht dich jeder. Ja, aber was machst du jetzt? Lockst du gar jetzt dann NA? Nein, du machst ihn nicht, aber lockst du NA? Würdest du NA locken? Wäre es besser, den NA zu locken? Ja, ab und zu mache ich das auch ab und zu nicht, weil das ist ja, du weißt ja, wie das ist. Wenn du ein NA lockst, bist du sofort der Arsch vom Herrn, egal ob du recht hast, ist völlig belanglos dabei. Entscheidend ist, du hast da einen angepinkelt. Wie gesagt, ich mache ja auch diese Geschichten, dass ich ab und zu mal gucke, wenn die monatelang, also bei manchen Log-Serien siehst du einfach, dass der Cache nicht mehr da ist und der Owner sich nicht angemeldet hat und ähnliches. Die logge ich dann mal in A. Und jedes Mal werde ich von irgendwem mit Sicherheit angepöbelt. Du, kannst bei mir du hält sich das in Grenzen, aber auch, weil ich fast alles ignoriere, was da irgendwo reinkommt. Das mache ich auch mittlerweile. Ich schmeiß den ganzen Scheiß auf Ignore, lass ihn doch da verrecken. Aber das Schlimme ist immer, das hat auch was von aufgeben. Nein, das ist mir dann auch wieder nicht. Ich meine, wenn du in A gelockt hast, dann merkst du schon, okay. Ja, Una schreibt dich da irgendwie an, das ist mir jetzt erstmal Wurst. Für mich ist es, ich sehe es ähnlich wie du, für mich ist es einfach nur mal kurz ein Fingerzeig, muss sich jetzt jemand anders drum kümmern. Und wenn derjenige, in dem Fall der Reviewer sagt, es ist völlig okay, dann war mein NA ja, genau. Ich sehe das auch so. Dann würde ich jetzt auch nicht hinterher pöbeln und sagen, ich sehe das aber so. Fertig. Nö, da hat man einen Schiedsrichter, der hat dann entschieden und dann, oh, leck mich am Arsch, ist doch okay. Dann haben wir einen, der das entschieden hat und gut ist. Aber das sehen die meisten Owner nicht so. Ist auch scheißegal, ob du lockst mit Arschloch oder ob du lockst, es tut mir wirklich leid, es ist völlig egal. Dieses NA ist wie so ein, als wenn einer zum Owner geht und ihm einen Hammer einmal auf den Kopf haut. Ich habe immer das Gefühl, das sind immer so Stellvertreter. Das ist nicht der Owner, sondern ja, das kommt noch dazu, ja. Du hast noch nie was gehört, wie kannst du nur? Und denkst du, was hat der jetzt mit diesem Cache zu tun? Ja, genau so. Ja, stimmt. Ach, durch Facebook wird die auch noch getrieben. Ja, das kriege ich nicht mehr mit. Also Facebook-Account habe ich mittlerweile weggeschmissen. Auf Twitter geht's. Da hat mich mal einer hat mich wirklich mal angepuckt. Der hat nur gesagt, Mensch, guck doch mal genau nach, das sind 3 NAs und 2 waren am gleichen Tag. Habe ich nachgeguckt, stimmte, der ist mir echt dazwischen gerutscht und habe ich dann auch zurückgetwittert. Oh, sorry, hätte ich mir sparen können, das war falsch an der Stelle, NA, aber das habe ich nochmal gemacht. Mein Gott, dafür gibt's einen Schiedsrichter. Und der hat dann auch geschrieben, nee, so, dann war das auch okay, weißt du, dann war das aus der Welt geräumt für ihn. So ist das ja auch für mich eine vernünftige Reaktion. Er hat ja recht, kann er mir ja auch sagen, aber die anderen alle, der eine da, er hat, glaube ich, 30 Caches dicht gemacht, alle, die er hatte. Angeblich, weil ich Arschloch da jetzt, ich glaube, der Arschloch hat er mich genannt oder Idiot, ich weiß nicht mehr genau, hat er in allen 20 Logs jedenfalls geschrieben, weil ich jetzt sein Cash und mit solchen Leuten hätte er schon zu oft zu tun gehabt, deswegen macht er jetzt alle zu. Mhm. Wo ich mir so dachte, egal, Hauptsache du machst diesen einen zu, der offensichtlich nicht mehr da ist. Der war über 3 Monate, hatte der 7 DNFs, wo schon drinnen stand, das mit Telefonjoker und der ist nicht mehr da. Und der hat sich einfach nicht geschert. Was erwartet er denn? Dass ich ihm noch einen Dankesbrief schreibe für seine tollen Caches und er den vielleicht mal pflegen könnte? Das also, habe ich jetzt übrigens auch gemacht, bei so einem Reviewer-Cache. Aber das war auch so, da hat einfach keiner ein NA gelockt. Ja. Seit einem halben Jahr immer so DNF ja, oder genau. Not. Und, dann hat und da aber, steht aber auch noch drin, dass er sich kümmern soll. Ne? Ja, sollte man sich kümmern. Aber weil das einer, weiß ich nicht, Review on Tour Cache ist, hat sich dann halt keiner, wenn ich jetzt ein NA zücke, dann werde ich künftig ausgepeitscht von denen. Ich glaube, ja, so schlimm ist noch nicht. Also ich völlig entspannt. Irgendeiner von den Reviewern hat sich dann hat den kurz temporär zugemacht, da sollte sich jemand drum kümmern und fertig. Genau. Sanne schreibt mir dann immer, hast du schon wieder zugeschlagen? Weil Sanne weiß, ich mache immer kein NA, ich mache dann immer gleich so eine ganze Handvoll. Ich gucke dann einfach durch GSAK durch und immer wenn vorne vier rote Kreuze sind, gucke ich sie mir genauer an, dann sind sie nämlich mindestens viermal nicht gefunden worden. Ja, okay, dann gucke ich, ja. Und dann gucke ich, in welchen Abständen. Genau. Und verschiedene Owner und hat er mal zwischendurch einfach, wenn er dazu geschrieben hätte, zwischendrin, ist halt schwer zu finden, ist das Thema für mich schon durch. Aber das macht ja sonst auch keiner. Das ist echt, ich weiß auch nicht, also das ist so ähnlich wie DNF, das ist auch Schande, bringt das über dich. Aber das schon seit Jahren. DNF ist der verschmähte Log-Typ. Aber der hält ja auch auf. Der DNF selber hält schon auf und eventuell schaffst du es ja dann nicht noch einen anderen Cache zu machen und das nervt ja. Naja, ich weiß nicht, vielleicht muss es dann mal eine andere, vielleicht muss es einfach so scannen. Das wäre doch was. Jede Dose muss so mit so einem QR-Code ab sofort versehen sein, den du dann scannen kannst. Okay. Dann brauchst du gar keinen Log mehr tippen. Dann ist das absolut ein Found, wenn du ihn gescannt hast und wenn du ihn nicht scannst, wurscht. Und alles, was dann innerhalb von einem halben Jahr nicht mehr gescannt wird, geht zur Überprüfung. Bisschen schwierig bei Multis. Aber bei Tradis kannst du das wirklich so machen. Naja. Das nennt sich Manzi, das fiel mir auch gerade an. Ja, Manzi ist eigentlich auch eine Totgeburt, oder? Macht das noch jemand? Nee, ich glaube, das ist noch ganz gut besucht. Echt? Ja. Der ganze Heiligen Geistfeld ist voll. Macht ihr das auch? Nein. Ich habe mich damals auch schon gefragt, ich meine, ich mache Geocachen. Ich muss jetzt weder, wie heißt das, Ingress, noch Manzi, da gibt es noch irgendwo 3 Millionen andere Dinge, die irgendwie da macht, das ist einfach nicht mein Ding. Das sollen sich andere machen, die das spielen mögen, aber meins nicht. Aber dann hieß es, wie, du machst nicht Manzi, hol dir mal die App. Da kannst du hier auf dem Weg dieses Multis, da kriegst du noch 100 Manzis. Da hätte ich auch alles zu. Aber ich mache tatsächlich Ingress. Einfach, weil ich sonst auf der Arbeit keine Caches mehr habe, dann nehme ich immer diese Ingress-Portale und laufe immer so Strecken ab und dann habe ich immer einfach zwischendurch was in den Fingern. Das ist wirklich, ist im Prinzip egal, was da liegt. Hauptsache, ich finde noch immer. Weißt du, was ich jetzt gerade mache? Jetzt oute ich mich mal. Mhm. Ich mache dieses Zombies-Run. Was ist das denn? Also ich muss mich mehr bewegen, weil und ich habe ein Problem, wenn ich so alleine jogge, dann ist meine Motivation echt im Keller. Und dann steckst du das in dein Telefon in die Ohr, also hörst dann Audio-Mitschnitt und brichst praktisch in so einer Geschichte. Und das setzt sich fort, je mehr du rennst, dann sind plötzlich Zombies hinter dir, dann musst du sprinten oder musst du nach links laufen, um irgendwas zu holen. Total motivierend. Oh, Zombies Run im App Store für Android und iOS. Für Leute, die schwer ihren Arsch hochkriegen. Und dazu gehöre ich. Ich bin eher so ein Teamspieler, weißt du, also. Endlich kommt mal ein interessantes Thema Ingress. Nee, Mika. Da sind schon andere Podcaster kaputt gegangen. So, was haben wir jetzt eigentlich in Evernote? Wir müssen das wirklich alle machen. Ja, haben wir, glaube ich, durch jetzt. Echt? Dann können wir jetzt aufhören. So viele Themen hatten wir diesmal ja auch gar nicht. Weil wir gesagt haben, war jetzt auch ein bisschen kurzfristig innerhalb von 2 Wochen. Nach dem letzten. Welche Events besucht ihr denn nächstes Jahr? Ja, das fang mal an, Jörg. Oder ich kann es eigentlich sagen. Ich habe mich für die Nacht der Vulkane, für Erfurt habe ich schon das Apartment gebucht. Ja, habe ich auch. Aber das kannte ich schon, deswegen habe ich das schon, da waren wir schon mal, das war ganz toll. Und wir werden wahrscheinlich die Nacht der Vulkane und was ist daneben? Koblenz. Ah ja. Wir in Koblenz oder irgendwie so. Ja, weil das ist eine schöne Weingegend. Da sind wir ja natürlich sofort dafür zu haben. Ja, das stimmt. Das heißt, ihr macht dann eine Woche Urlaub in der Ecke. Dann. Genau. Also ich habe das schon mal im Podcast erzählt. Event-Hopping. Event-Hopping, aber eigentlich im Endeffekt gibt das Event schon den Ort, wo wir sagen, es wäre ganz cool, mit Krümel dahin zu fahren und machen eine Woche Urlaub und nebenbei nehmen wir zwei Events mit. Mhm. Was ist denn NDV? Nach der Vulkane. Nach der Vulkane. Ach, nach der Vulkane. Nach der Vulkane. Ja. Da habe ich sogar, auf irgendeinem Event haben wir sogar einer sogar ein Kärtchen in der Hand, soll ich verteilen. Ah, nee, lass mich da raus. Wir waren aber auch schon mal in NDV bei Mendig oder Mending? Mendig. Mendig, ja. Und das ist ja alle 3 Jahre statt. Naturmäßig ist eine super tolle Gegend. Ne? Also so das eh mal, ja. Geht zu Ende. Ja, ich merke schon. Vulkangebiet. Oh. Da. Und ihr, Glück auf. Ja, klar. Muss. Ja. Wieder am Revier-Stand und wieder, was gab es da beim letzten Mal, wo ihr totgerannt wurde? Und dann hattet ihr das nach einer Stunde nicht mehr? Kaugummi. Irgendwas gab es da. Oder war das? Es gab den Kaugummi-Automat, aber nö, war da war nur den Tag verteilt. Waren wir schon den Tag verteilt, da gut beschäftigt. Da war nichts aus in Xanten. Also in München gab es mal einen Engpass, aber das war eher das Zeug, was Groundspeak mitgebracht hat, beziehungsweise nicht mitgebracht hat. War das der Kaugummi-Automat in München, in Xanten? Mhm. Ja, mit Fragen beantworten. Und wir haben den ja aber immer nur so eine Viertelstunde pro Stunde aktiviert. Wenn es was umsonst gibt, kommen die Leute, das ist doch immer so. Und das lief ganz gut. Du, jetzt, als wir in Bremerhaven waren, das fand ich sehr, haben wir ja auch, wen haben wir getroffen? Review und Nick. Gear and Cut oder Gear Cut? Ja. Gear and Cut, ja. Ne? Mhm. Ja. Und das fand ich super erstaunlich, weil wir haben ja da mit kurz geredet, dann kamen wirklich Leute an, du, ich habe mal eine Frage zum Cache, wenn ich das so mache. So, wo, fand ich gut. Ja, hätte ich nicht gedacht. Manchmal ist es ja nur Fame. Ich darf dich mal kurz anfassen. Doch, da waren immer ein paar. Doch. Das nee, also ich das gut. War am Reviewerstand eigentlich den ganzen Tag so. Ja, klar, kamen auch Leute, um mal zu gucken, wie sieht der Reviewer aus, mit dem ich bisher sonst immer nur schriftlich zu tun hatte. Nicht, dass er noch abgefilmt wird. Das sind ja mal so nix. Aber es kamen ganz viele Leute auch mit Fragen und Problemen, die sie da geschildert hatten. Und Probleme beim Cachen. Ja, beim Cache-Leben manchmal eben. Sowas gibt. Habt ihr da so einen Ablaufplan? Jetzt gehen wir mal ins Detail. Bei so einem Giga, dass ihr sagt, die und die von der und der Zeit machen das Team und das macht, ja. Wir bauen den Stand gemeinsam auf, genau. Vorher vielleicht nochmal einen kleinen Umfang oder so oder nicht. Den Stand, den Stand organisiert normalerweise der Reviewer, der dieses Event auch reviewt, das waren in Xanten wir. Ja. Also, wir haben dann mit dem Orga-Team besprochen, wo wir eben so einen Stand herkriegen. Die haben sich dann eben um den Stand und Zelt und so gekümmert gehabt. Und dann haben wir mit den Kollegen eben abgesprochen, auch über so einen Doodle zum Beispiel, wer wann Standdienst macht. Also das wird jetzt nicht so mit Stechuhr. Also da kann schon jeder kommen, wann er will und wie lange bleiben, wie lange er möchte. Es muss auch keiner dran teilnehmen. Aber es geht halt darum, dass die ganze Zeit über dieser Stand eben besetzt ist. Das muss schon alles vorher organisiert werden. Auch die Sache mit dem Kaugummiautomaten. Du musst ja erstmal auch nach Preisen wieder gucken und nach Tags und Coins oder so. Ich habe überhaupt Zuschuss für oder wie macht ihr das? Nee. Das ist unser. Das ist alles selber finanziert. Ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ihr könntet dann sagen, pass auf, ich habe mir jetzt einen Kaugummiautomat, wir finden das gut und nix. Nee. Aber nee, die Werbemittel, so aber die Werbemittel, die gibt's dann aber schon von Groundspeak. Oder die lagern hier irgendwo in Deutschland, die Banner, die immer rumstehen. Es gibt einen Banner, das ist durch Europa. Nein. Bremerhaven? Es gibt eins. Ja, das ist das gleiche gewesen aus Xanten. Das fährt durch ganz Europa. Ich meine hier, nee, ich meine diesen. Den Aufsteller. Da gibt's nur einen. Es gibt einen, glaubst du? Einen hier und einen in den USA derzeit. Es gibt genau zwei Banner auf dieser Welt und eins davon in Europa. Und gibt's ja noch Coins hier. Ja, aber das ist auch ein Privatvergnügen von den Reviewern. Das wird von uns eigenfinanziert. Ach so. Da ist gar nichts mit Groundspeak. Also wir Reviewer haben beschlossen, dass wir eine deutsche Reviewer-Coin machen möchten. Mensch. Und die wird von uns auch finanziert. Also diese Coins, die wir verschenken, diese Reviewer-Only-Edition, wird von uns gekauft. Wann ist die jetzt rausgekommen? Okay. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Also wir haben jedes Jahr eine. Kommt die früher? Oder meistens die? Im Sommer. Ah, okay. Gerade im Moment. Ist das nicht ein bisschen wenig Support? Also ich müsste jetzt nicht drauf antworten, aber ich meine, so für so einen Reviewer-Stand, wo ja Sag ruhig, ist das nicht armselig von Groundspeak? Ja. Das dürfen die wohl nicht sagen. Das können wir jetzt nicht so sagen. Aber jetzt mal, ihr repräsentiert doch da Groundspeak. Da muss doch irgendwie dieses Werbematerial, also zumindest in Europa, in den Hauptländern vorhanden sein, oder? Mal zwei, das hat ja jede Firma, es kostet ja auch nichts, so ein Banner, aber. Immerhin hatten wir dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt am Banner. Bisher haben wir das immer privat noch ausgeplottet, irgendwelches Zeug, Infomaterial am Stand. Das ist schon da, fällt auch nicht viel zu ein. Das heißt, dieser, war da nicht ein Fernseher in Xanten hinten noch? Wo habe ich einen? Nee. Aber sowas, wenn du da hinten diesen Imagefilm von Groundspeed laufen lassen würdest, müsstest du das auch noch selber organisieren. Also was diesmal tatsächlich in Xanten ganz gut funktioniert hat, was in München nicht so doll lief, was Groundspeak aber auch selber eingesehen hat, ist einfach, dass schon mehr Gadgets kamen, ne? so Tags und solche Sachen, weil sie einfach gesehen haben, das läuft sehr gut. Da waren aber auch zum ersten Mal Leckys mit am Reviewerstand und haben auch einfach gesehen, wie gut es läuft. Und haben dann auch einiges geändert, also gerade so an Preisen. Also es gab diese 15 Jahre Coins, da haben sie einige gesponsert in verschiedenen Größen, dass wir auch Preise hatten. Das mussten wir bisher dann auch immer ein bisschen anders organisieren, dass wir überhaupt Preise hatten. Da gab es dann diesmal einiges von Groundspeak. Ach, nicht schon wieder die Frage. Die stelle ich mir jedes Mal auch selber. Die letzte Frage. Und bei der Gelegenheit noch eine Frage an die Gäste. Ersetzt das Icon Special Tool Required die Wertung T5? Das kommt jetzt auf den Cash an. Also generell nicht, nein. Generell nicht, Interceptor. Ja, was ist denn eine Leiter? Was ist denn das nun, wenn ich den 3 Meter hoch und 4 Meter hohen Baum habe? Ist denn T5 richtig oder Special Tool Required? Naja, wenn du hochklettern musst, dann ist wohl T5 die richtigere Wertung. Das Special Tool bezieht sich ja eher darauf, wenn du nicht hochklettern musst, aber ein Tool brauchst, um es von da oben runter zu holen. Ja. Oh Gott, jetzt kommen wir bei den Fliegendingern. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Das ist aber auch irgendwie, das sind aber auch immer so diese, naja, diese speziellen Dinger, die du dann irgendwie grundsätzlich nicht so richtig erfassen kannst, wo du auch unterschiedliche Meinungen zu haben kannst. Was alles ein Special Tool sein kann, naja, ich denke mal alles. Zum Beispiel diese Lockpicking-Caches. Ich wollte gerade sagen, ich denke mal alles, was nicht über ein Leatherman rausgeht, ist eigentlich Special Tool. Na, hier deine Angel ist doch ein Special Tool. Ja, du kannst auch ein Special Tool sehen, absolut, ja. Ja, das für mich wäre es trotzdem T5. Wie frage, wie lang das sein muss? Das kann auch mal ein Magnet sein, wenn du. Ich wollte ja sagen, auch wie lang das sein muss, ja im Prinzip egal. Wenn ich irgendwas brauche, was man normalerweise nicht dabei hat, um an den Cache zu kommen, würde ich immer vermuten, dann müsste es ein Special Tool sein. Genau. Das ärgert mich ja bei diesen T4,5ern immer, weil das auch so schwierig ist. Das kann ich aber auch verstehen für einen Owner. Genau, ein Torx-Bit, das ist zum Beispiel nichts, was man normalerweise dabei hat. Torx-Schraubenzieher, das ist mit Sicherheit Special Tool. Ja, und ja, nochmal, aber dann wäre der Cache dann trotzdem, weil du ihn erreichen kannst, aber dann das Special Tool brauchst, nicht T5, sondern er wäre dann zum Beispiel die T-Wertung, wie das aussieht, aber das Special Tool. Ja. So, und dann, genau, und das ist das Ding, was ich nie kapiere bei einer Fliegenfischer-Geschichte, weil ich den Cache so nicht erreiche, ist das für mich auf definitiv ein T5. Auch wenn ich das Special Tool brauche, um den Cache da runter zu pflücken. Aber wenn ich diese blöde Fliegenangel nicht habe, weil es die hier in Deutschland nicht gibt, dann brauche ich eine Leiter. Nee, ich hatte das ja gerade in Buxtehude. Die sind ja alle mit T5 gelistet, glaube ich sogar. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Oder waren die gerade nicht mit T5? Ich weiß nicht, wo die so in 4-5 Meter Höhe hängen. Und dann wird mir das habe ich letztes Mal nämlich nicht zusammengekriegt. Da hatten wir uns drüber unterhalten, ja, in Dänemark, als wir uns da in Flensburg da getroffen haben. Da brauche ich nicht hochklettern. Das heißt, ich brauche keinen T5 zu bewältigen, sondern ich brauche echt eine lange Stange. Was auch immer. Muss ja keine Fliegenangel sein. Kann sonst was sein. Ich brauche eine lange Stange, um da ranzukommen. Weil Hochklettern, dafür sind die nicht gedacht. Die sind schon gedacht dafür, aus dem Baum auszuhängen. Genau. Also ist eigentlich sogar T2 oder 3 sogar vollkommen richtig. Aber es ist Special Tool required. Das werde ich nicht schnallen, weil T5 ja nichts unbedingt mit Klettern zu tun hat. Es kann ja auch tauchen oder sonst was. Ja, aber auch da muss ich selber was machen. Du musst persönlich halt irgendwie zu dieser Dose kommen. Und wenn du aber unten auf dem Boden stehen bleiben kannst mit deinem Special Tool, dann ist erstmal diese Bodenwertung für Wobei dich dann aber Bootscaches wieder eigentlich nicht stimmen, weil da brauche ich nur ein Special Tool. Da muss ich zwar selber rüber, aber ich muss nichts machen. Eigentlich ist das wieder dann fast eher ein Special Tool. Also das ist schon eine schwierige Entscheidung. Ja, die Abgrenzung ist extrem schwierig, Bei dem Ding schon, weil das war ja auch noch, weiß ich nicht, was hast du gesagt, 6 Meter oder so? Ja, 5-6 Meter, das war so an der Grenze dessen, was noch normal ist. Also das ist schon hart. Ja. Also das ist aber okay. Also ich will die Caches jetzt nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil. Ich habe die Hälfte auch gemacht. Ich habe die andere Hälfte auch nur deswegen nicht gemacht, weil es mir zu muggelig war. Einmal vom Kindergarten, einmal bei einer Hundelaufstrecke, wirklich an einer ganz beliebten Gegend. Und noch so einer, der direkt an der Straße ist. Und die 3 habe ich nicht gemacht, weil ich keinen Bock habe, da begafft zu werden. Aber rangekommen wäre ich mit ein bisschen Aufwand auch da. Ja, da hätte ich die Leiter kombiniert mit dem Stock. Also es wäre schon gegangen. Mir ist es eigentlich auch völlig Wurst. Ich wollte es nur verstehen. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, das muss jetzt aber die T-Wertung sein. Ich wollte es halt einfach für mich nachvollziehen können. Nee, sehe ich aber auch jetzt schon. Jetzt wird mir der Unterschied auch klarer. Klar, ich muss da nicht selber hoch, deswegen ist es, wäre es eigentlich so ein T2 sogar nur. Mhm. Es muss halt einen kleinen Waldweg lang, aber mehr auch nicht. Eigentlich nur T2 und D5 ist dann sogar fast berechtigt, weil ich mit dem Special Tool noch ganz schön rumeiern muss, um das da runterzukriegen. Was heißt denn, du musst da nicht selber hoch? Wenn du das Special Tool nicht hast, musst du da ja hoch. Und er schreibt ja nicht das und das Tool. Ja, der Cache ist aber schon vom Owner so konzipiert. Ja. Und wenn du da was anderes draus machst, dann ist das eben deine persönliche Ja, du kannst aus jedem T1, wo du sagen, kannst aus jedem T1 T5 machen. Du kannst ja auch 40 Kilometer hinwandern, dann ist auch eine andere T-Werte. Ja, genau. Wenn er die Dose in 6 Meter, sagen wir mal, in 6 Meter Höhe da hinhängt und er beschreibt ja dieses Special Tool nicht, er schreibt ja nirgendwo, ich brauche eine Fliegenangel oder wie auch immer. Nee, ich glaube, da steht, ich glaube nicht, weiß nicht mal, ob da was überhaupt drin steht. Da, also man konnte das daraus deuten, aber es stand, glaube ich, nicht Spezifisches drin. Da muss ich mir jetzt ja Gedanken machen, was ich... Der hat das Special Tool auch gar nicht gesetzt gehabt, ne, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, es kann sein, dass er zum Beispiel nur Hilfsmittel geschrieben hatte. Und dann passt das schon wieder tatsächlich. Dann muss ich halt einmal hinfahren, gucken, was will der eigentlich von mir? Dann stelle ich fest, okay, 6 Meter Höhe, ich brauche irgendwas tierisch Langes, um da ranzukommen. Was man eindeutig sagen kann, ja, die Bäume waren alle zum Klettern völlig ungeeignet. Da wärst du mit Kletterzeug eigentlich hochgekommen. Okay. Also eigentlich liegen diese Biterna-Caches, oder wie die heißen, schon so, dass da nicht hochgeklettert werden kann. War die Buxtehude auch. Sondern wirklich nur mit diesem Special Tool, das die Dose runtergeholt werden. Also man kann alles, aber du merkst, wie gesagt, das ist dann privat dein eigener T5. Du merkst vor Ort, wie es gemeint ist. Also du siehst schon, dass du da, der hängt auch dann zum Beispiel auf dem Ast in der Mitte über dem Weg, so dass du siehst, okay, dahin klettern, ja, das nützt mir nicht, ich komme nicht an den Ast raus. Also das passt schon. Klick mal auf den Link, das muss ich mir jetzt nochmal rein. Danach machen wir das andere Thema nochmal zu Ende. Und gibt's, also wie kommuniziert ihr dann? Gibt's dann einer, der nach mit Sprache, denke ich. Nach Seattle das mitteilt, wir brauchen das und das oder das wäre mehr sinnvoll oder wird es dann halt die Reviewer in Deutschland sagen, also wenn ihr euch schon einen Messestand, also ganz ehrlich, Messestand, da hat jede Firma irgendwas zum Verteilen. Was wolltest du hier sehen? Ja, das gut, es ist halt natürlich so, dass so viel Erfahrungen noch nicht vorlagen, dass Groundspeak sich jetzt auch erstmal ein bisschen schwer tat, dass die jetzt auch erstmal schauen mussten, wie sowas läuft, weil wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass in anderen Ländern auch manchmal ein bisschen einfacher abläuft, solche Mega-Events. Das ist ja nur hier sehr gut durchorganisiert und ja, kommt schon. Kommt schon, aber prinzipiell ist es Eigeninitiative von den Reviewern, sowas zu machen, ja. Guck mal, aber diesen Plüsch, Frosch, dieses Maskottchen, was da rumrennt, das ist dann schon von Groundspeak. Das ist jetzt nicht so. Wie? Das kommt von Groundspeak. Und da gibt's auch mehrere, hoffe ich, davon. Wie jetzt? Der große Signal. Ja, genau. Es gibt, aber es gibt auch nur einen Euro. Das ist immer Jeremy selber. Der kommt hier rüber und läuft da mit dem Penis auf dem Kopf rum. Der kam doch, ich glaube, in Koblenz hatten sie den das letzte Jahr nicht, weil das Paket nicht ankam. Stimmt, aber kam das zu spät oder so. Genau, also der reist schon auch durch Europa. Aber der wird aber auch gereinigt, oder? Ja, ja. Ach, und das zahlt dann auch. Das schon, aber also wer da drin steht, muss das Orga-Team klären. Also ja, ja. Ne? Das ist jetzt niemand von Groundspeak, der dann diesen... Ach, seid ihr so ungeschickt. Da hättet ihr jetzt gut werben, wenn ihr sagt, da steht immer Jeremy drin. Jedes Mal, der reist mit dem, der wird verschickt. Das wäre ja sowieso der Gag. Da läuft der Frosch die ganze Zeit rum und dann ist es tatsächlich Jeremy. Das wäre ein guter Gag, ja. Also du musst diesen Frosch, also wenn du jetzt ein Mega-Event veranstaltest, musst du diesen Frosch reservieren sozusagen. Bei Groundspeak anfordern, dass du an dem und dem Tag den Frosch haben möchtest. Also Stade, hallo Stade. Werden kann, zuhören. Dass der von A nach B kommt. Wenn ihr einen Stade Mega machen wollt, dann frisiert schon mal den Frosch. Das ist übrigens sehr wichtig für Stade, weil meine Tochter steht auf diesen Frosch. Das siehst du mal. Ja. Die finden den cool. Dann sollten die sich aber langsam ranhalten, weil ohne Mega kriegen sie auch den Frosch nicht. Siehst du, das Event hast du gar nicht erwähnt, da willst du auch hin. Siehst du? Stade, ja klar. Was hier in der Nähe ist, das erwähne ich ja nicht. Da ist eigentlich gesetzt, dass ich da mal... Ja, wenn hier schon mal ein Mega ist, also da, das ist, würde ich mit dem Moped hinfahren, weil ich, wie gesagt, verkehrstechnisch ist ein bisschen schwierig, aber mit dem Motorrad dürfte das ja kein Problem sein von hier. Ja, so, was hat's denn jetzt? Das ist dieser Smile-Cache, der wohl so ein wenn ein Owner seine Logs liest, man wahrscheinlich liest, und dabei immer geschrieben wird, dass die T-Wertung viel zu tief ist, wieso wird diese nicht auf T4 angehoben? Du siehst also, da geht diese Diskussion auch schon los. Hier wird ein Special-Tool benötigt, ja. Und er meint nämlich schon wieder, dann wirst du die T-Wertung auch höher. Ja, bitte sei als Owner so fair und setze die T-Wertung, wie es sein muss. Das finde ich immer die geilsten, die so keine Ahnung haben, aber ein Auftreten haben wie Greif Kotz. Also das muss so. Nee, muss es ja scheinbar nicht, wie wir hier gerade hören. Naja, das ist aber, das ist ja auch immer sehr viel in Deutschland, dieses Muss-Wort. Ja. Das wird ja auch sehr viel. Ja, ja. Gibt's halt, merkst du immer, wenn du was übersetzt, dass du auch sehr häufig zu Muss greifst, statt zu Sollte oder so. Mhm. Ja, aber jetzt, ich habe den Cache gar nicht gesehen oben. Nee, das, da ist auch so viel im Listing nicht drin, aber das ist wohl so einer. Zwei, hier siehst du D5, T2 und das ist wohl so einer, den du mit so einer Stange oder was da rausholen musst, schätze ich mal. Ne? Beachte die Attribute, siehst du. Ich sag ja, schreib's in Hint, das ist die einzige Chance, dass du es jeder liest. Nein, nicht jeder, bis das Ding ja nicht, habe ich vorgesehen. Das mit diesen Attributen ist so eine gute Idee. Die würden so rüber kommuniziert, das müsste eigentlich viel stärker verinnerlicht werden. A, dass man als Owner sie setzt. Ich weiß, ich habe da immer, setz doch mal die Attribute. B, dass diese, dass es keine Schweizer Flagge ist, die da drin steckt. Die ist nicht so gut, ja. Dass man die auch wegnimmt. Aber die haben, also was das so nochmal soll, dieses, was, also mit dem Kreuz da drin, die Maintenance in den Attributen ist mir immer noch nicht so völlig einleuchtend. Aber die Attribute haben ein Problem, auf dem GPS-Gerät gehen die unter. Weil ich die Icons da nicht habe. Die fallen mir überhaupt nicht auf, da blätter ich immer so rüber. Die werden aber beschrieben. Ja, ja, die stehen irgendwo drin, aber da muss ich schon speziell gucken. Also das fällt mir auch nicht unbedingt ins Auge. Also ich bin mit diesen Attributen immer noch nicht warm geworden. Also das ist schon ein Ansatz und ja, aber sie werden ja nicht angenommen. Das ist immer das Problem. Also sowohl vom Owner nicht, als auch von den Suchenden ja hoffentlich nicht. Obwohl sie ja eigentlich eine gute Lösung wären, wenn sie denn so angewandt würden, wie sie gedacht sind. Aber überdenk mal alle, wie den Satz, wie ich den sprechen muss, wenn ich dem in etwa nahe komme, dann weißt du schon, dass sie nicht gut funktionieren. Warum sei mal dahingestellt? Also der Hint ist doch schon wieder für den Arsch, oder? Was hat er da? Es gibt drei so erlaubte Ansätze, den Cache zu bergen. Bipolarität gehört nicht dazu, denk vorher nach. Ja, so Hints, noch schlimmer finde ich immer, Hints ist hier nicht nötig. Denn, das ist wo ich denke, dann schreibt da nichts hin. Die Leute sehen, da ist ein Hint, freuen sich, dass sie, wenn sie nichts finden, doch nochmal nachgucken können und dann finden sie so einen dummen Satz. Jetzt habe ich es immer noch nicht kapiert. Jetzt müssen wir nochmal zum Chat. Ja, der ist auch irgendwo. Jetzt reagiert die Tastatur gerade mal nicht. Ach, jetzt hat sie doch. So, jetzt, wer hat das jetzt gerade gepostet? Also Miss Marvel hat das gepostet, oder? Vor Ort ist ein Baum und ein Verkehrsschild. Auf dem Baum soll man in jedem Fall nicht klettern. Ja, und wo ist der Cache jetzt? Ich schätze mal. Wir können ruhig mal, kannst du ruhig spoilern. Spoiler! Würde mich jetzt interessieren. Ich kann es noch nicht greifen. Das ist einfach ein Cache, der eine D-Wertung von 5 hat und eine T-Wertung von 2. Und du brauchst Stange nützt nichts. Was natürlich sein kann, ist, dass da in der Stange von dem Telefon, von dem Schild ist. Sowas hatten wir in Hamburg, in Winsen irgendwo mal. Du musstest von oben durch so ein Rohr von so einem Schild musstest du eine lange Stange runterlassen und unten in so einer Röhre war da eigentlich die Cache, so dass du die mit dem Haken hochholen musstest. Das ist völlig absurd. Mhm. Ja. Das ist so wurde ungefähr, wie ich heute, so. Das ist so absurd wie die Lampe, die ich heute in die Decke bringen wollte. Sie weiß es nicht mal. Streut das hier in die Diskussion ein und weiß nicht, wo der Cache ist. Ich glaube es nicht. Also die müssen wir blocken da. Letztes Mal sagt sie, sie kann uns nicht hören, da hat sie das Gerät einfach nicht an, weißt du? Die will uns nur verscheißern. Mr. Stringer greift da mal durch. Im Endeffekt muss er einfach mit einer Schaufel einmal die Gegend umgraben, dann findet den schon. Ja, und so eine Stange kann man immer umnieten, habe ich auch schon gesehen. Ein ganzes Verkehrsschild, das so lose war, dass du es echt einen halben Meter hin und her rütteln konntest. Oh ja. Bis dann irgendein Idiot gemerkt hat, ach nee, das hat unten ein Fundament, kriege ich wohl doch nicht raus. Sind wir wieder bei der Ausgangssituation, sorgt für ordentliche Hints, dann bleibt die Natur und alles drumherum, die Infrastruktur ganz. Ja, sehe ich auch immer so. Echt, mach einen vernünftigen Hint und der Cache wird fast keine Wartung haben, weil die das unbedingt wollen, die machen da nichts kaputt, weil sie es einfach nachlesen können. Ja. Und die nicht auf Hint stehen, ja, die gucken da halt nicht rein. Also ich weiß auch nicht, warum die sich alle so schwer tun, in dem Hint einfach in Klarschrift zu schreiben, wo der Cache ist. Gut, Hint bedeutet eigentlich nur ein Hinweis anstatt zu Klarschrift, aber es zeigt sich doch, wenn du das nicht vernünftig machst, hauen sie dir alles kaputt. Ja. Okay, wir können es jetzt für Miss Marple leider nicht lösen. Vielleicht müssen wir mal in unserem Live-Podcast dahin. Wo war denn das? Das war. Auf dem Verkehrsschild ist ein Auto, das wie ein Smiley aussieht. Also wohl im Rohr vom Schild. Quatsch, das ist auf dem Verkehrsschild aufgeklebt. Da musst du den Aufkleber entfernen. Das habe ich auch schon mal gehabt. Genau. Oder das Verkehrsschild hochklappen, das finde ich auch sehr gut. Ja, oder auch so tatsächlich so ein Magnetstreifen auf dem Verkehrsschild. Genau. Und zwar so ein LKW ist da drauf, LKW-Durchfahrt verboten. und oben auf der LKW-Plane einfach noch einen 3 cm schwarzen Streifen magnetisch drüber gepappt, unter dem das Logbuch ist. Und das siehst du nicht. Wenn du davor stehst, siehst du das nichts. Nichts demontieren. Nee, ist es ja auch nicht. Fass das mal wirklich an, was da drauf geklebt ist. Ob das alles geklebt ist oder ob vielleicht das abnehmbar ist. Nehmt euch ein bisschen Spüle mit, dann könnt ihr das Verkehrsschild gleich sauber machen, dann hat man das auch besser. Es wird ja sauber gekrabbelt. Genau. Ja, Jörg, zu welchen Events denn du? Genau, Events. Einfach nur Erfurt. Also ich werde nach... Wegen der Rauffaser. Also Häme aus, wenn Hamburg stattfindet, werde ich auch dahin gehen. Bin ja immer noch nicht, weil den Stand weiß ich tatsächlich immer noch nicht und ich würde mich immer noch nicht mal wundern, wenn der tatsächlich irgendwann wie Phönix aus der Asche kommt, keine Ahnung. Dann Erfurt und Stade, weil es einfach vor der Tür ist schon. Mhm. Und da bestimmt auch viele kommen, die ich sonst nicht sehe. Also sonst wäre Stade jetzt nicht so interessant, weil ich kenne die Ortschaft und so da alles, aber so, kein Problem. Die drei, ja, sind alle. Ist es bei uns, mir ist es in Zanten tatsächlich auch aufgefallen. Wir waren ja in Zanten. Ja. Sind da so rumgelaufen, haben uns dann ein bisschen, es war ja eine riesen Freifläche da mit Sascha Manuela und sind dann aber auch von dem Event weggegangen in die Stadt und haben uns die Stadt angeschaut. Also so ein Event ist für mich auch nicht das, wo ich die ganze Zeit auf dem Eventort bin, aber auch nicht nur, wo ich drumherum jetzt die 35 Mega Power Trails da abgreife, die Lab Caches schon. Mhm. Wobei ich da meine, es können sich auch wirklich mal was tun bei Lab Caches. Aber ansonsten, so ein Mega-Event. Ja, wobei die Lab Caches in Xanten ja schon mal ganz anders waren als bisher. Bisher waren das ja meistens nur irgendwelche QTA-Stationen, also oder virtuelle Stationen. Das war ja eines der ersten Mega-Events in Deutschland, das mal so ein bisschen interaktiv auch was gemacht hat mit den Lab Caches. Boah, jetzt bin ich am Überlegen. Waren das nicht auch, du bist durch die Stadt gegangen? Nee, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die hatten rund um die Stadt Stationen so aufgebaut, wo du. Da muss man doch so Säcke nach Gewicht platzieren. Ja, so. Genau. Sorry, das andere waren ja normale Caches. Ja, ja. Also nicht, dass wir da nur cachen. Ja, das war gut, das war okay. Zum Ende hin waren die Stationen dann nicht mehr besetzt, dann war es ein bisschen okay. Ich weiß nicht, ich hab immer die Idee ist aber gut. Diesen Ansatz finde ich immer so komisch, wie ich dahin finde, ich am Event fahre, ist Cachen für mich die 3 Tage gar kein Thema. Was einfach so überlaufen, das hat für mich alles nichts mehr mit Cachen zu tun. Am besten noch wie in Bremerhaven, wo da irgendwie Plastiktüten rumhängen. Da. Also das fand ich schon, ich konnte die gut verstehen und die Idee war gut, um die Cachen zu schonen, aber das hat für mich überhaupt nichts mehr mit Cachen zu tun, wenn irgendwelche Logbücher ans Schild gebunden werden, damit die Leute, das geht für mich gar nicht mehr. Ey. Du, aber wenn ich von A nach B laufe und dann laufe ich an 5 Meter, 10 Meter an so einem Cache vorbei, dann nehme ich ihn natürlich mit. Deswegen würde ich ihn vorher dicht machen, dann ist da halt keiner. Dann geht man mal auf ein Event, ohne dass man seine Punkte da absammelt. Ja, und deswegen finde ich ja diese Lab-Caches schon wieder ganz in Ordnung. Die finde ich besser. Das ist eine andere Geschichte. Aber so diese Stamm-Caches da zu lassen und dann da irgendwelche Logbücher an Schilder zu bamseln, damit da noch unterschrieben werden kann, dann denke ich immer, ach leck mich, ey, häng doch einfach einen großen DIN A4-Block hinlassen und dann unterschreiben und dann sollen sie doch danach einfach loggen, was egal, alles, was in Bremerhaven ist, können sie da loggen. Ja, sind ja hier ohne verschieden. Manche machen halt dicht und manche lassen sie halt offen. Ja, aber ich finde die Variante dicht machen in Kombination mit Lab-Caches besser. Kann man das alles ohne? Ja, man kann eine temporäre Wartung einfach einführen. Ja, klar, ganz normal. Okay. Gut, jetzt in Xanten lief es so, dass das Orga-Team sich einfach mit den lokalen Cachern abgesprochen hat, wie die es gerne möchten. Also die haben schon miteinander kooperiert. Teilweise hat das Orga-Team auch die Caches dann mal übernommen für die Zeit, die Wartung, und das lief eigentlich ganz gut. Also ich glaube wirklich, disabled wurde gar nicht viel in der Ecke, weil die das ganz gut von vornherein schon organisiert hatten miteinander. Ich meine, ich weiß ja auch, dass die Leute auch cachen. Aber muss man denn ihnen alles bieten? Ich meine, also ehrlich, die wollen das. Ist erstmal, es darf nichts kosten. Es muss möglichst viel Angebot geben. Es muss ganz viele Punkte geben. Es muss alle Dings geben. Es muss die Matrix voll werden. Ich weiß, was fahr nach Hause. Ja, genau. Dafür sind ja die Geocacher auch so ein bisschen verschieden. Also ich meine, mein Ding ist jetzt auch nicht mit so einem riesen TB auf dem Parkplatz das anzukommen. Mein Ding ist es auch nicht, mit einer Kamera ständig über den Parkplatz zu laufen und diese alle zu discovern. Aber das ist halt scheinbar irgendwie in Mode. Ich denke mir immer, okay, aber ich lasse sie so leben. Mein Ding ist es nicht, generell da auf dem Event mich einzutragen und wegzufahren und nur noch zu cachen. Mein Ding ist es aber auch nicht nur auf diesem Event rumzuhängen, ja, weil das ist mir dann einfach zu langweilig. Ich mach's, wenn tatsächlich so. Ich sehe auch gerade, er schreibt da auch, ich hatte in Bremerhaven ein Go gemacht und war auch enttäuscht, dass da eine Tüte hängt, trotzdem gelockt. Jo, hätte ich auch gemacht, natürlich. Aber das mit der Tüte nervte mich trotzdem. Weil natürlich, wenn ich den Cash mache und ich finde den, dann logge ich den auf, was soll's. Aber trotzdem fand ich, die Tüten ist für mich einfach keine geschickte Lösung gewesen. Das wirkte einfach, weiß ich nicht, das war für mich unterirdisch. Ihr wart gar nicht da, ne? Nee, war nicht da. Da hatten sie wirklich ernsthaft so Plastiktüten rangehängt mit dem Logbuch drin. Damit die nicht zerlegt werden, die Caches. Aber das heißt, man musste den Cache nicht mehr suchen, sondern. Ach, du brauchst es gar nicht mehr. Du musstest erstmal dich informieren, was das für ein Cache ist. Das war das Wichtigste, weil überall hingen irgendwelche Tüten da. Zufälligerweise an diesen Tüten vorbei, ja, musst du da mal schauen. Also nicht das ganze Wochenende oder so, aber ein Abend war das, ne? Ein Abend hingen da plötzlich überall Tüten rum. Und ich habe am Anfang gedacht, was soll der Scheiß? Bis ich das auch mitgekriegt habe. Ja, das waren dann die Caches. Die haben eine Lösung, eine pragmatische gefunden. Ich kann das alles auch verstehen. Ich finde die Lösung nur nicht schön. Also. Ist irgendwie Geschmackssache. Also, ja, nachvollziehen kann ich es auch, logischerweise. Ja, ja, begreifbar ist das, klar. Sie muss als Owner möchte das Logbuch nachher auch nicht tauschen. Ist auch schwierig, wenn ihr zum Mikro, wie willst du das machen? Ich fand eher Bremerhaven persönlich immer noch wirklich klasse gemacht. Nämlich Keep It Simple. Das haben die wirklich so gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, dass es, da bin ich anders, dass es vielen nicht gut angekommen ist. Da ging es dann die ersten Wurmte, dass sie bezahlt haben und andere hätten ohne Geld darauf können, was ich schon absurd genug fand. Dann wieder das mit den Tüten, denn andere wollten noch mehr Caches oder irgendwer sagte, ja, aber hier wird ja überhaupt nichts geboten. Nee, das war ja auch nicht der Sinn dieses Events. Sie haben ja von Anfang an auch kommuniziert, wir haben hier einen gemütlichen Tag miteinander und es gibt dieses und jenes und das war's. Wobei das nicht geboten stimmte ja nicht. Du warst, also bei den Vor-Events warst du ja am Schaufenster Fischereihafen. Da konntest du dich ja informieren. Nee, die reden von Haupttag, von dem Hauptevent. Ja, da warst du ja bei dieser Mall und da ist ja da hinten dieses maritime Museum. Ich weiß jetzt, heißt es maritime Museum? Da kannst du ja natürlich hingehen, kostet extra Geld, aber. Ja, aber es war vom Event her im Verhältnis zu dem, was andere mittlerweile alles auffahren, natürlich armselig. Ich fand's klasse, aber viele haben, ja, den Zanten, da konntest du dies und jenes und in Essen konntest du das und ich weiß gar nicht, wo noch überall Event war. Da konntest du die, da haben wir diese Spiele und hier ist ja gar nichts, außer die paar Buden da unten. Kann ich sogar verstehen, die Sicht. Ich frage mich nur, was will man mit dem Event erreichen? Will man eine Community haben, die da zusammentrifft, sich unterhält oder will man eine Messe haben? Und ich habe das Gefühl, dass mehr Menschen mittlerweile eine Messe haben möchten. Ich glaube, es ist beides da drin. Du kannst auch, wir hatten uns ja schon mal unterhalten, wie musste so ein Mega aussehen und was sollten wir da für Spiele anbieten? Ja, was willst du noch für Spiele anbieten? Du kannst ja nicht aus dem vollen Schminken, was für die Kids, irgendeine Vorlesung, dann singt da noch irgendjemand, vielleicht noch eine Podiumsdiskussion mit den Reviewern. Reviewerstand. Mhm. Ja, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was ich dazu noch machen sollte. Guck mal in den Chat, wir haben schon Zuhörer, die müssen zum Bandscheibentraining. Ich habe das Gefühl, wir werden echt langsam alt. Wir sind ja auch für die alten Geocacher, ne? Ja, aber das gibt mir jetzt echt schon langsam zu denken. Ja, aber siehst du, also für mich ist es einfach nur den Ort zeigen, kurz da sein, vielleicht ein paar Leute treffen, mir ein bisschen was anschauen, dann gucke ich mir meistens die Stadt drumherum an. Dafür sind die Lab-Caches wieder gut geeignet, weil sie mir vielleicht irgendwas da zeigen. Und es ist auch so, dass eben gerade so kleinere Städte wie Xenten dann eher geschickter sind. So gerade Hamburg, Stuttgart, da fällt es gar nicht auf. Da ist Stadt angucken dann schon schwieriger. Und das finden die auch keine Megastadt. Genau, deswegen finden die auch nicht statt, unter anderem. Das ist auch Gründe dafür. Nee, ich glaube, auch in einer großen Stadt ist es auch schwierig, die Organisatoren ranzukriegen. Ich meine, die sind es gewohnt. Da kommen hier Ärztekongresse, die schleppen diese Teilnehmerzahlen an, dann kommt. Mhm. Du hast schlicht keinen Support von der Stadt, weil die das gar nicht nötig haben. Ich meine, Stuttgart, die haben zwei Musicalhallen, da wo das hätte stattfinden sollen, da ist eine Freilichtbühne, die kriegen die mit Konzerten im Sommer immer voll. Also ob da jetzt noch 6.000, 8.000 Geocacher mal an einem Tag rumhüpfen, ist Stuttgart eigentlich ziemlich wurscht und so geht es Hamburg auf. Also da hast du einfach viel, viel mehr Support bei kleineren Städten. Ich weiß jetzt nicht, wie Hamburg reagieren würde. Also ich werde mit Heiko auch mal drüber unterhalten, wie das wäre, ob man nicht mal selber das tatsächlich mal sowas in der Hand nehmen will. Ich glaube, hier hättest du, wenn schon, musst du dir schon was nehmen, wo die Stadt das dann auch einfach hat. Ich denke mal sowas wie die Hamburger Domgeschichte. Wenn kein Dom ist, hast du diesen riesen Parkplatz. Da ist ja unterirdisch Strom, Wasser, ist ja alles verlegt für die Bühne. Ja, aber du zahlst in so einer Stadt, die sind das ja gewohnt, da was auszurichten. Da zahlst du schon immense Geld. Und das ist aber, das wäre aber die Sache, wo man einfach mal zur Stadt gehen kann und fragen kann, kriegen wir da auch mal was ohne viel Geld hin? Dafür habt ihr immerhin die Besucher. Das interessiert dich finanziell vielleicht. Aber es ist ja auch mal, eine andere Klientel. Es könnte ja, kommt darauf an, wie das Bezirksamt darauf reagiert. Vielleicht sitzt da auch einer und sagt, ja, warum denn nicht? Dann haben wir mal andere. Machen wir doch. Was wir so an Erfahrungen mitkriegen, ist bei großen Städten durchgehend so, dass das völlig unwichtig ist, ob da noch ein paar Geocacher rumhängen. Naja, das macht für die auch Arbeit. Ich meine, die müssen ja, es muss ja einer aufpassen. Es muss die sanitäre Seite, was da alles für Vorschriften gibt. Kann ich sogar verstehen, dass die nicht so sonderlich interessiert sind, weil diese 3.000-4.000 Geocacher, die da kommen, was soll man die denn ausmachen? Ich meine, so viel Geld lassen die auch nicht hier. Die sind auch noch meistens geizig. Und ja, also das Klientel, was du vielleicht in der Stadt haben möchtest, nicht. Und schlimm bei so einer Sache für mich als Overteam wäre ja auch, wenn ich mit der Stadt jetzt sowas vereinbare und jetzt kommt, sagen wir mal, jetzt kommen die halsnahen Ohrenärzte, möchten ihren Weltkongress in der Stadt machen, weil Hamburg gut zu erreichen ist. Da bist du ganz schnell weg, weil das ist ein zahlungsfähiges Klientel und die aber das kommt auch, glaube ich, darauf an, was du dir für eine Location suchst. Wie gesagt, wenn du jetzt Hamburger Dom nimmst, da will keine Sau hin. Ja, aber da guck ist dir Dom mal, oder da ist nix. Aber guck dir mal die Harley Days in Hamburg an. Was ist das jedes Jahr für eine beschissene Diskussion wegen Lautstärke, wegen etc. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass das findet seit Jahren, ich weiß nicht, da viele Jahren statt, sind eher zahlungsfähig, aber es ist jetzt nicht so, dass es ziemlich geräuschlos durchläuft. Die sind ja aber nicht nur zahlen, die bringen ja kein Geld. Die machen ja hier nichts. Die fahren dann weg gemeinsam. Ja, nun gut, also die meisten lassen ja ihre Harley hier mit einem Transportunternehmen herbringen, übernachten in irgendwelchen 5-Sterne-Mövenpicks-Hotels. Ja, aber das sind nicht so viele, glaub mir. Das ist auch genau mit dem Moderat-Gottesdienst waren wir damals auch öfter mal dabei, der wurde dann immer größer. Das lohnt sich für die Stadt nicht, weil die treffen sich hier zwar alle und dann fahren sie alle raus irgendwo aufs Dorf und da zu essen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Lüneburg ein Mega oder die Lüneburger Heide als Region ein mega ganz gut verkraften konnte, weil das sind so kleine Tourismus, die brauchen auch die Leute. Bad Bevensen. Bad Bevensen. Und das, keine unter 80. Mich hat das schon in München gewundert, dass das Giga tatsächlich in München stattgefunden hat, aber das liegt auch an der Auslastung dieses Olympiastadions. Wobei das zeigte, dass nicht alles funktioniert. Also das fand ich gruselig und das bleibt auch dabei. Da können die Orga reiz für, sondern die Location hat einfach dafür gesorgt, dass das in meinen Augen ein völliges Desaster war. Also in München, nee, gar nichts, ey. Das war dieses Stadion machte das alles, ich weiß auch nicht, ich kann auf dem Krematorium alles ruhig, leise, still und nicht so viele. Obwohl das ja so teilweise sogar, glaube ich, voll war. Die haben das ja sogar kurzfristig wohl mal gesperrt für neue. Weil ich weiß gar nicht, wie viele drin waren und selbst die hast du da drin ja nicht gemerkt. Ja. Also da kam überhaupt keine Stimmung auf. Also ganz schwierig. Und Lüneburger Heide und Ähnliches kannst du nicht bringen. Weil so eine Stadt sucht ja immer den Vorteil darin. Die haben ja keinen Bock. Die haben Kosten, die wollen auch irgendwas annehmen. Und klar. So eine kleine Stadt kannst du wunderbar, sagst du hier, tourismusmäßig, ich bringe hier Leute ran, also 1.000. Die wollen auch was erleben, ist was für die Cafés, ist in Ordnung. Da hast du vielleicht auch Goodies. Ist ja auch ganz toll, wenn du so ein Goodie hast. Toll, Mega-Event, Hotelübernachtung mit dem Code, kosten bis zu dem Zeitpunkt 10% weniger. Super genial. Ja, Wacken ist gut. Am besten mit dem Konzert zusammen. Ja, aber guck mal, Wacken wird ja auch nirgendwo anders funktionieren, außer in Wacken damals. Wobei, wenn du das hier machen willst, kann ich dir sagen, wo du, wenn du über Heide, Schneeverding, Camp Rheinseelen, hat den Platz, hat alles. Da kannst du campen, da kannst du zelten, da hast du ein Hotel mit drauf. Die sind interessiert daran, die Hütte voll zu kriegen. Sofort würde das laufen. Da musst du, ne? Poilettentapier, die Hose erstmal hochziehen wieder. Poilettentapier, genau. Und dann muss er sich mal, ne? Ja, aber wir haben es ja schon erzählt. Das wird das erste FKK-Mega-Event. Ja. Aber nicht 20, wir brauchen ein bisschen Vorbereitungszeit, 2017. Ah, ja. Wir wollen auch für Leute, die sich so tätowieren lassen, so Tracking nochmal, die sollen, können dann auch mal besser zur Geltung kommen. Vor Ort lassen wir die natürlich. Ja, genau. Für ein paar Leute wieder einladen. Das wäre nochmal was. So ein Tätowiererstand auf so Mega, wo du das Ding rein tätowieren kannst. Das wäre mal eine neue. Und wir geben auch Autogramme, wenn das über die Tätowiererladen geht. Aber persönlich mache ich das. Ja. Wäre eigentlich sogar erlaubt, ne? Weil du musst dich selber dafür entscheiden, ist ja kein Zwang. Ja, also bietest es einfach an. Kostet Geld, logischerweise. Ja, und Weihnachten hat er jetzt gerade bestimmt Weihnachtsgeld gegeben. Und dann 3 Motive zur Auswahl: ein Travel Bug, Signal der Frosch und Jeremy. Auf Jeremy's Coin-Booty, so etwas komisch aussieht, meinst du? Ja, und diesen Penisfrosch natürlich noch. Ja, gar keine Frage. Habt ihr eigentlich auch so einen Frosch? Ja, nur in klein. So also klein. Die kleine Version. Der große ist jetzt irgendwie auch suspekt. Aber nicht mit, ne? Stell dir nicht heute Abend auf den Tisch und essen oder so. Keine Sorge. Rucksack immer dabei. Nein. Weißt du, das, was ich mir mal vorgestellt habe, du reist ja zu so einem Mega auch an. Die meisten fahren mit dem Auto. Nehmen wir an, du fährst mit der Bahn und du hast diesen Rucksack und dann sagst du, so ein Plüschtier rumtragen ist auch doof. Dann steckst du ihn rein und steckt oben nur so die Spitze raus. Dann hast du aber auch die Lampe auf deiner Seite. Die Dinger sind auch. Ja, es, es gab ja jetzt dieses Brocken-Wander-Event. Ja. Und Sanne und Kiki hatten da ja dran teilgenommen. Und Sanne meinte nur, was sie sehr verblüffend fand, dass es tatsächlich Kescher gab, die auf Proviant verzichtet haben, um in ihrem Rucksack ihren Frosch mit. Wie viele Leute waren da, weißt du das? Nee, keine Ahnung. Aber es war, glaube ich, ziemlich auch gut besucht. Kultig, ne? Ja, muss auch wieder gut gewesen sein. Ich dachte, ihr spoilert jetzt mal ein bisschen. Ich dachte, ihr sagt jetzt, Sanne und Kiki hatten auch so ein Ding dabei. Nein, nein. Story, das ist aber die Hobby. Die haben den ganzen Bus voll. Die haben so aufblasbare Lebensgröße davon. Der wird die jetzt zu Silvester vermutlich verbrennen. Nee, der wird das an einem Knaller hinten festmachen und dann in den Himmel steigen lassen. Ja, hatte er heute seine große Einkaufstour. Also, ja, das er hat schon Bilder gepostet. Hab ich schon gehört. Ich finde das auch immer klasse, dass er das jedes Jahr zu meinem Geburtstag richtig knallen lässt. Ja. Finde ich sehr. Extra für dich, Mann, das ist klar. Ja, das stimmt. Ich habe sogar schon einmal daran teilgenommen. Oh. Da war es so richtig kalt. Haben wir noch was? Nö. Boah, jetzt haben wir auch 2:15 schon, ne? Oh nee, Gäste jetzt auch nicht langweilen. Wollte gerade sagen. Mhm. Wir sind ja gut versorgt. Naja, ich meine jetzt hier unsere Zuhörer, Gäste. Ja, das siehst du, der erste geht schon noch was los? Training ihr könnt, ihr könntet noch was, ihr könnt noch so einen Spruch mitgeben. Einen Spruch mitgeben. Ja, haben wir noch was? Ja doch, also wenn ihr einen Reviewer kontaktiert, ne, also mit einem Anliegen. Wäre es schön, ihr würdet einfach die, also über dieses Kontaktformular, bitte schickt eure E-Mail-Adresse mit und macht diesen Haken nicht weg. Ich sag mal, der Haken, das könnte man da auch mal machen, dass der Haken standardmäßig vorbelegt. Der ist vorbelegt, ja. Den machen die Leute extra weg. Das wollte ich gerade sagen, also, der ist vorbelegt, ja. Und trotzdem kriegen wir, also alle Kollegen, und also bei uns ist es wirklich 1 bis 2 Mal die Woche so, dass wir Mails kriegen mit Anfragen und Hilfe rufen, wo diese E-Mail-Adresse weggemacht wird, aber wir beantworten diese Mails mittlerweile nicht mehr. Wahrscheinlich also die gehen nicht auf dieses Formular zurück. Das geht nicht. Wir haben es auch in unserem, jeder Reviewer hat es auch in seinem Profil drin stehen. Bitte lass. Es gibt ja noch die Message. Nee, Messages. Ich schreibe mal kurz. Mir ist gerade eine super tolle Idee für Jeremy angefallen. Ich schreibe dir mal eben an. Ja. Weil wir müssen ja jetzt eigentlich in das. Das, was ihr so schreibt, das ist ja Web 2.0. Wir sind ja mittlerweile schon beim, wie nennt es das, Internet 4.0? Oder wie nennt es, Industrie 4.0. Aber wir sind ja schon weiter. Ich stelle mir so vor, auf der Seite so ein Live-Chat-Fenster, frage deinen Reviewer. Und dann muss natürlich 24 Stunden besetzt sein, aber es kann ja durch. Ja gut, die Vorstellung haben ohnehin manche, ohne dass wir 24 Stunden am Rechner sitzen. Und wäre das nicht toll, so, hallo, bist du da? Ja. Natürlich. Nein, also wir wären schon einfach dankbar, wir hätten eine Antwortadresse, weil ansonsten geht es halt an No Reply. Also manchmal bin ich dann im Eifer des Gefechts und schreibe dann tatsächlich eine Mail und denke, ja, das geht mir wieder ins Nirvana, diese Mail. Also es ist wirklich, wenn ihr ein Anliegen an Reviewer habt, dann bitte auch ganz klar diesen Haken gesetzt lassen. Das ist sowieso blöd, dass sie ins Nirvana geht. Die sollten lieber eine Adresse geben, wo da auch sofort eine Rückmeldung kommt, die gibt's nicht oder sowas. Ja. Miss Marple, nein, wir antworten nicht auf Messages. Nee, das kann ich verstehen. Als Reviewer, nein. Das hat ganz einfache Gründe, weil wir über E-Mail das Ganze auch verwalten, die ganzen Antworten. Wir legen das auch so ein bisschen in Ordner ab. Wenn wir jetzt noch eine Baustelle haben mit Messages und darüber kommunizieren müssen, dann wird es für uns unübersichtlich. Okay. Jetzt hat Mr. Stringer schon gefragt, aber diese 30-Minuten-Events, das hatten wir vorhin schon gesagt, das ist einfach. Die gibt's ist halt. Dann halt einfach so. Die gibt's halt, ja. Und wenn das jetzt auf 60 Minuten hochgesetzt wird, wird das auch nichts ändern. Dann reichen sie alle 60 Minuten ein. Zu Events gibt's da was Neues? Eigentlich nicht. Ja gut, sie sind insgesamt mal so ein bisschen bei Seattle am Überlegen, was sie so ein bisschen ändern können, auch an den Events. Auch mal mit DT-Wertung. Ja, Nehmt den Punkt raus, aber das wollen sie wahrscheinlich nicht, dann gibt es weniger. Nehmt den Punkt raus und bringt ein Souvenir rein. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal kurzfristig nicht angedacht, aber Souvenir, sie überlegen sich schon so ein bisschen was, weil sie ja schon auch diesen Wildwuchs mitbekommen. Ja. Sie bekommen was mit, ne? Ja, schon. Überraschend. Ja, hör mal, wir hatten im Juni Besuch. 4 Lackeys eine Woche bei uns in Stuttgart, die sehen wollten, wie Geocaching in Deutschland funktioniert. So ist es jetzt nicht. Sie interessieren sich schon. Ja, oder? Du begreifst es nicht. Willst du die Namen nix nennen oder nicht? Der Lackeys. Ja, die weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht mal. Wie, also ja, aber die waren jetzt hier, haben sich es angeguckt. Die waren vom User Experience Team. Nano-Icon gibt es immer noch nicht, aber dafür Souvenirs das ohne Ende. Das Nano-Icon also, möchten nur die Deutschen, deswegen ich sag ja, ist das weltweit. Aber dafür gibt es Souvenirs ohne Ende. Also irgendwas haben sie, glaube ich, nicht richtig verstanden. Nein, also sie sehen schon, dass Deutschland wegen diesem Nano-Icon jammert, aber sie sehen halt auch, dass ausschließlich Deutschland wegen diesem Nano-Icon jammert und deswegen... Der zweitgrößte Markt der Welt meckert. Mag und das sein, ist so aber schlimm. Wenn man den Rest der Welt zusammennimmt, ist es halt doch wieder nur ein kleiner Teil. Gibt es denn große Unterschiede zwischen, dass sie sich jetzt hier unbedingt anschauen wollen, wie Geocaching hier funktioniert? Ja. Also. Ja? Echt? Ja. Also Mysteries war, ist zum Beispiel nicht wirklich ein großes Thema in den USA. Ja. Werden keine gelegt oder werden nicht diskutiert? Es gibt wohl nicht viele. Nee. Also, oh, ist das das Land, das ist ja, wo Milch und Honig fließt. Ja, dafür hast du diese Powertrails da mit diesen Figuren. Ja, ist mir egal, alles von, besser als Radar. Die haben auch keine sehr hohe Multidichte. Was es zum Beispiel gar nicht gibt, sind Stammtische. Also es gibt Events in den USA, ja. Aber so Stammtische, die regelmäßig stattfinden, gibt es in den USA nicht. Das ist ein Phänomen. Also wir haben dann geguckt, dass halt 2 Stammtische in der Woche stattfinden und dass die da teilnehmen können. Das einfach mal sehen, wie sowas abläuft. Wir waren mit denen cachen. Auch T5 cachen ist ja hier anders als in den USA. Da ist es vorwiegend, sind es Boot-Caches, Wasser-Caches. Das mit Klettern und so ist nicht so verbreitet im Moment noch. Da haben wir sie mit anderen Cachern in den Wald geschickt. Und die wollten einfach mal wirklich eine Woche lang sehen. Also sie waren zum Beispiel völlig verblüfft, dass man in der Stadt 2 Multis parallel machen könnte. Also damit haben sie gar nicht gerechnet. Zum Beispiel, wir sind dann durch Stuttgart mit denen, haben dann 2 Multis parallel gemacht. Das war für sie komplett neu. Musstet ihr dafür Urlaub nehmen? Oder? Nee, wir haben das schon irgendwie so hingewiesen. Wir haben so ein paar Leute verteilt. Wir haben so ein paar Leute verteilt. Wir haben uns am Wochenende 6 oder 7 Cacher 1,5 Stunden jeweils interviewt. Genau. Haben mit denen gesprochen, wie es denen geht. Newbies sind auch erfahren und sowas. Also die waren schon... Mit Aufzeichnung? Mit Kamera? Weiß ich nicht genau, wie das ablief. Wir waren ja nicht dabei, aber strafbar haben sie schon mal. Wir müssen mal eben einstreuen. Nano-Icon würde 2 Sachen bringen. Einmal kann man es aussortieren, wenn man es will. Und zweitens weiß man, was man sucht. Genau darum geht's. Ja, aber wird nicht. Also kann's auch machen. Nee, weil nur die Frage kam, was das eigentlich bringen würde, das Nano-Icon. Also ich würde es vermutlich ähnlich wie die Ratehaken und Pocket Fury rausschmeißen, weil ich den Scheiß nicht haben will. Also einfach, glaube ich, relaxter sehen. Also zum Beispiel in London ist voll mit Nanos, aber der Engländer an sich macht sich da keinen Kopf drauf. Das ist doch kein Thema. Ich habe die kleinere Finger, dann kriegen die Scheiße noch wieder. Nee, das ist eben so. Die sind es irgendwie pragmatischer. Da ist nicht so ein Genöle. Ja. Oh, allein dieses Rausgepule von diesem... Ja, ich mag die Dinger auch nicht. Ich sehe das ja durcheaus ein. Aber und dann auch typisch deutsch. Es wird ja nicht nacheinander unterschrieben, sondern es wird vorne angefangen. Natürlich, klar. Das ist so richtig typisch deutsch. Nach wie die Sintflut, ich bin drin. Aber das kann natürlich sein. Das ist typisch deutsch. Aber der Deutsche hat sich natürlich auch durchdacht. Der hat gesagt, er hat für jeden Cache-Container ein eigenes Icon. Und jetzt hat irgendjemand bei Groundspeak nochmal das kleine Ding unter dem Mikro rausgebracht. Und dann hat der Deutsche sich natürlich gefragt, ja, wie kann ich das erkennen? Und so richtig klar ist es nicht. Ja, ich würde es auch gerne erkennen, weil ich es echt aussortieren würde, weil ich da keine Lust mehr zu haben. Geschweige denn im Wald noch am besten so ein Mist. Habe ich jetzt auch letzt gehabt. Eine Schnecke irgendwo an so einem Baumstumpf. Das wäre ein Blatt reicht, dann war's das. Das ist unglücklich. Ja, das ist noch nett ausgedrückt. Die bräuchten ja von mir aus nur ein Attribut einführen, dann könntest du über das Attribut filtern. Ja, ja. Du kannst aber noch nicht mal über Text filtern, weil sie es gar nicht erwähnen müssen. Ja, da ist, okay. Wird es aber nicht kommen, aber. Doch, irgendwann. Wir fahren persönlich. Unsere Coin war ja schon da im Headquarter. Okay, und ihr fahrt jetzt noch persönlich hin, oder? Wir fahren jetzt, wenn wir genug drauf rumgeritten sind, dann wird das irgendwann. Wir werden vorgelassen und dann passiert Folgendes. Da wird so ein Video gedreht, dass irgendwo die Hamster wieder nicht richtig laufen und nächsten Einschlag ist Jeremy im Rad. Kriegen sie wieder tonnenweise Futter. Vom Futterhaus Buchholz vermutlich. Habt ihr noch Fragen da an, jetzt habt ihr die Chance hier. Jetzt haben wir keine mehr. Nee, wir nehmen wir hier unseren Chat. Ich muss mich auch potten gleich. Dann geh doch mal. Was hatte ich jetzt in der alten Heimat? Schon ein bisschen, dass ich einander suchen soll. Ja, aber also viele aber schreiben auch nicht rein. Das ist ja super, aber kannst du trotzdem nicht, weil du Text nicht ausfiltern kannst. Da hast du das nächste Problem. Ich kenne keinen, der wirklich ernsthaft behaupten will, dass er bei Tradis auch noch die Listing liest. Jo. Wenn er es nicht findet, dann vielleicht schon mal, guck mal rein. Was dann da spätestens, ist, aber dann bin ich schon wieder vor Ort, dann will ich da eigentlich gar nicht sein. Also ganz ehrlich, das finde ich auch immer so eilig. Ich finde das auch übertrieben. Nee, es geht noch nicht mal um eilig, sondern einfach... die Grundform des Geocachens, ne? Ich möchte da einfach raus, laufen, unterschreiben, weg. Und nicht, ich will noch ein Listing lesen, das ja teilweise, wenn es ja noch kurz wäre, aber bei manchen Listing fragst du dich ja nach Seite 3, was will der Mann mir mitteilen? Wo steht was zum Cash? Ja, Jürgen, deswegen werden wir dich auch nächstes Jahr, 2016, in diesem Podcast entschleunigen. Denn ich habe so eine Pfanne gekauft. Wenn wir jetzt künftig unterwegs sind, werden wir immer irgendwas braten. Ja, na gut, dann sind die Themen vorbei. Ja, komm, mein Lieblingspulli. Ich habe es mal, aber ich hätte den ja geschickt, aber Heike ist der abhanden gekommen. Wie abhanden gekommen? Wie geht das denn? Das ist nicht meine Schuld. Aus Versehen entsorgt. Ja. Hat mir nicht gesagt, dass der hässlich ist, der Pulli. Ehrlich nicht. War der Einzige, der es nicht wusste. Hat dir noch keiner gesagt. Nee. Nein. Ja, ist eigentlich ungewöhnlich. Ja gut, dann haben wir's. Wir müssen jetzt nicht künstlich aufblähen. Nö, gut. Zum Jahresabschluss reicht das ja auch. Wann machen wir die nächste Folge? Machen wir sie so wie gedacht in 2 Wochen etwa? Ich bin noch im Rumschreiben, ja. Ja, wir überlegen noch. Ach so, wegen dem, ja, okay. Wo wir dann auch sind, ja. Ja, das wäre... Aber wir können ja dann nicht live machen, wenn wir da sind. Wenn er die technischen Möglichkeiten hat, schon, aber es wäre doof. Ja, aber eigentlich wäre live besser. Ja, da müsste aber seine Elektronik hier haben. Also wir sind noch am Überlegen, wann das war die nächste Folge. Es wird kommen. Eine Folge für technikbegeisterte GSAK-Nutzer. Ja, nur nicht nur GSAK, denke ich mal. Wir wollen ja nicht jetzt schon unsere Hörerschaft verkleinern. Also wir werden hier wieder alle nackig und... Genau, wir danken übrigens für 40 Bewertungen auf iTunes. Ja, stimmt, wir haben die 40 Bewertungen vorgekriegt. Nochmal vielen Dank. Wir akzeptieren nur 5 Sterne-Bewertungen. Ja. Und Pakete könnten ein paar mehr kommen nächstes Jahr. Genau. Übrigens, da ist derjenige. Vielleicht bleibst du nachher nochmal im Privatchat. Live ist immer besser. Ach ja, das ist so. Ja? Nee, für uns ist live in der Tat nicht so toll, weil wir gerne unterwegs sind. Ja. Und also ein Mix von beiden sollte es sein. Ja, genau. Live ist sicherlich immer besser, aber die Variante draußen im Feld finde ich eigentlich schön, muss ich echt sagen. Ja. Das hat irgendwie was. Halb vor, mach mal dein Twitter auf. Ich schreibe dir mal eine Message. Ja, Ton weg, Ton kann alles nicht sein. Meiner sagt hier, wir haben immer Ton. Ist immer auf eurer Seite die Schuld. Ich komme hier auch an nichts ran. Alles nee, die meisten haben ja auch Ton. Okay, die gut, meisten haben auch Ton. Das ist so gut. Das merkt ihr mal als Titel. Die meisten haben auch Ton. Ja, was bleibt uns zu sagen? Guten Rutsch, das ist ein ne? guter Titel. Ja, genau. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache jetzt Stopp. Hier... Nein, ich will das nicht speichern. Mach einfach dicht hier. Achso, der hat er jetzt nicht abgebrochen. Jetzt aber, nein, will ich immer noch nicht. Oh mein Gott, nicht wieder zeigen. Also bis das so alles zu ist, denkt er, wir nehmen ja noch ein bisschen auf immer nachher. Ne? Ja. Oh, HS Michel hat auch zugehört auf MixLR. Den haben wir überhaupt schon mal zugehört? Oh, jetzt wird auch der Chat wieder leer. Wir haben ja auch ganz, viele Kommentatoren in den Blogs. Was haben wir? Leute, die uns hören und die dann einen Kommentar im Blog hinterlassen. Echt? Und HS Michel war einer davon, das weiß ich. Was ist das denn, Let's Go? Das ist mein, damit starte ich die ganze Software. So, der Rest ist egal. Ach, ich mache auch gleich ganz auf. Wir haben ja jetzt das Jahr erfolgreich hinter uns gebracht. Noch eine letzte Folge. Yeah.